Ich möchte Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest gewünscht haben sollen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag der übrig gebliebenen Pralinen, ja, nach Weihnachten. Da gibt es ja immer sehr viel Süßes, für manche mehr, manche weniger. Manche Pralinen sind, nee, nicht so lecker wie andere, aber deswegen keine Diskriminierung gegenüber den Pralinen, die ihr nicht so gerne mögt. Alle weg damit. Ihr habt sie geschenkt bekommen. Respektiert das Geschenk. Oder schenkt sie jemand anders erstmal. Ja, das ist der Tag der übrig gebliebenen Pralinen. Also als 12-, 13-Jähriger, als ich jung war, hat man sich immer gefreut, wenn irgendjemand eine Praline irgendwo hat liegen lassen. Aber das war die Zeitschrift. So eine Rumpraline oder wie? Nee, das war die Zeitschrift. Da konnte man die Anatomie von jungen Frauen begutachten. Okay, da musste ich jetzt mal... Das ist noch ein bisschen vor meiner Zeit, ja, tatsächlich. Tja, ja. Zum letzten Mal in diesem Jahr, was? So sieht's wohl aus, ja. Wenn ich noch drei Sonderstreams machen wollte, dann wohl zum letzten Mal, ja. Ja, ich melde mich übrigens aus dem nebligen Hannover. Also es ist irgendwie, der Nebel ist eingefallen bei uns. Auf Social Media heißt es schon Silent Hill Hannover. Also es wirkt ziemlich surreal, weil wir hier eigentlich auf der norddeutschen Tiefebene sind, wo das mit dem Nebel eigentlich nicht so häufig vorkommt, und heute ist es auf jeden Fall ganz schön extrem, also. Aha, und ist das der Klimawandel oder ist das die hybride Kriegsstrategie von Putin oder wo kommt der Nebel her? Ich würde sagen, alles auf einmal. Genau. Schwer zu sagen, wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Die Leute heizen wieder mit Holzöfen. Nee. Das wird der Kachelmann nicht zulassen. Tja. Ja, der als Schweizer kann sich doch nicht in unsere Gesellschaftspolitik einmischen. Wo kommen wir denn da hin? Da müssen wir wieder rückgängig machen. Ach ja. Ja, trotz Weihnachten war es ja eine Woche, wo ein paar interessante Sachen passiert sind. Obwohl normalerweise um die Weihnachtszeit es ja immer etwas stiller ist, hat sich die US-amerikanische Administration gedacht, hey, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, an den Tagen auch was zu machen, ne? Genauso wie die asiatischen Silberhändler und gewisse Hackerorganisationen haben die Feiertage genutzt, um nochmal einen rauszuhauen. Konkret geht es um eine Sanktionsliste gegenüber verschiedenen europäischen exponierten Personen. Zwei davon aus Deutschland, zwei aus Großbritannien, oder war einer war Großbritannien, eine woanders? Naja, auf jeden Fall vier Leute, die mit Organisationen zusammenarbeiten, die im Bereich Fact-Checking, Trusted Flagger, Hate-Speech-Kontrolle und solchen Sachen unterwegs sind. Das gibt es ja nicht nur bei uns, Stichwort Hate-Aid, auch in anderen Ländern gibt es ja ähnliche Institutionen. Ja, und wir haben mal einen Artikel vom Don, habe ich jetzt nicht eingereicht, dann überlasse ich euch mal die Artikelbesprechung. Ja, ich habe den eingereicht, aber ja, sagen wir es mal so, das dreht sich ein wenig im Kreis, das Einreichen in diesem Artikel. Also sowohl wir haben ihn eingereicht, als auch es steht etwas da drin, was wir hier in unserem Weihnachtsstream nochmal wieder aus unserem Archiv rausgefischt haben. Und das ist die Verbindung von dem Hate Aid mit dem nicht Campact, das wussten die Leute ja schon, sondern mit dem, diese andere Kampagne, wie hieß sie doch gleich, es liegt mir auf der Zunge, ja genau, mit dem kein Geld für rechts, und daraus ist dann Fearless Democracy entstanden. Genau, Fearless Democracy, ja, genau. Und das, ne, wenn wir eine resiliente Demokratie haben, brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben, oder? Aber ja, das war die Vorgänger von Hate Aid. Ne, Hate Aid ist ja schon die zweite Iteration. Ne, die haben sich ja schon professionalisiert. Tja. Ja, also früher auf der Webseite, das heißt, die könnte ich eigentlich auch nochmal rauskramen. Fällt mir gerade ein, Sekunde mal. Die ursprüngliche Hate-Aid-Webseite. Die hatten wir ja, glaube ich, noch nicht dabei. Genau, und zwar sah die so hier aus. Hate8.me. Und hier steht halt auch noch im Footer Copyright Fearless Democracy 2017 und gegründet als GmbH wurde ja Hate8 erst ein Jahr später. Und bei den meisten Artikeln, also eigentlich allen Artikeln, die ich bisher darüber gelesen hatte, geht es immer von der Gründung aus. Aber bei uns, wie wir ja am Mittwoch schon gesagt hatten, sind die halt schon früher auf dem Radarschirm erschienen. Nämlich halt in diesem Zusammenhang mit dem Fearless Democracy. Und ja, Don Alfonso schreibt dazu, das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt und deshalb haben sie bei Hate8 schon Lügen gepresst. Ich würde selbst meist im legalen Rahmen handeln, ohne dass sie mir nachweisen können, wo ich das nicht getan hätte. Zersetzung nannte man solche Methoden der DDR und Hate8 betreibt es mit Finanzierung durch Steuergeld. Dass es so weit gekommen ist, liegt ursächlich an einem Shitstorm, der fast genau 9 Jahre zurückliegt und an dem ich ja am Rande als Beobachter beteiligt war. Damals kam ein Stratege der Werbefirma Scholz & Friends namens Gerhard Hensel, na, das ist der, von dem wir am Mittwoch schon erzählt hatten, auf die Idee, unter dem Titel Kein Geld für Rechts eine Kampagne gegen Werbeschaltungen auf Webseiten zu initiieren, die ihm politisch nicht behagten. Natürlich gibt es durchaus rechtsradikale, menschenverachtende und antisemitische Publikationen, bei denen so ein Verlangen weiten Teilen der Bevölkerung nahezubringen ist. Hensel war das aber nicht genug und er legte sich auch mit liberal-konservativen Medien wie Tichys Einblick und Achse des Guten von Hendrik Broder an. Boykottaufrufe gegen Juden sind ein sensibles Thema. Hensel sah dabei sehr, sehr schlecht aus. Hier mit einem Link. Schauen wir mal auf Ach gut, der schmutzige Erfolg der Denunzianten. War hier der Artikel. Ja, hat auf jeden Fall vielen nicht gefallen. Es fehlt ihm auch an jeder Einsicht. Folgen wir mal dem Link. Wir sind Opfer eines Hate-Storms. Per Hashtag wollte Gerhard Hensel Werbekunden darauf hinweisen, dass Anzeigen auf rechten Blogs landen könnten. Inzwischen erhält er Morddrohungen. Ja, wir erinnern uns noch, das war auch eine Kampagne, die von Amerika rübergeschwappt ist, wo dann den Leuten die Werbekunden weggenommen werden sollten. So mit dem Motto, so ja, wollt ihr denn, dass euer Name neben diesem Kontext erscheint? Damals gab es einen großen Versuch, diese Standard-Werbungsverläufe, die es halt gab, neu zu strukturieren, indem man gesagt hat, okay, wir geben euch quasi Qualitätskunden, ja, also nicht, du stellst die Anzeige ins Internet und dann wird die vom System verteilt und poppt vielleicht auch bei irgendwelchen, was weiß ich, Erwachsenen-Content auf oder bei irgendwelchen politischen Sachen oder sonst irgendwas und die Werbekunden hatten halt keinen großen Einfluss darauf und da wurden dann solche Systeme etabliert, quasi, ne, wo die so Content Networks, wo halt die Leute geprüft wurden, ob die halt auch ja, kein Erwachsenensachen machen oder politisch nicht auf der falschen Seite stehen. Und das wurde halt genau gehijackt und das ist ja nach Deutschland dann auch übergeschwappt. Und dann gab es die ganzen Cancellations wegen von den Werbepartnern und sowas. Erinnert euch. Ja, das ist ja schon so lange her. Ist ja heute schon internalisiert sowas. Ist eigentlich ein Unding. Aber ja, mittlerweile ist es Usus. Aber die erste richtige Internet, das erste richtige Internet-Happening in der Richtung war ja nun mal Operation Disrespectful Not während Gamergate. Also ich meine, einmal, das ja kann noch... man aber nicht vergleichen, weil ich meine... Warum? Ja, bei der Operation Disrespectful Not-Geschichte ging es ja darum, dass man die Leute darauf hingewiesen hat, dass ja im Endeffekt diese, also aus Kundensicht sozusagen, also die Leute, die man eigentlich erreichen will mit der Werbung, dass man damit unzufrieden ist, was diese Webseiten halt tun. Und diese Sache ist ja nur, hallo, ich bin irgendjemand anders, der euren Kram sowieso falsch findet. Und aber der hat doch die ganz vielen, die Guten, die Mehren, die Wir sind Mehren, hat er doch bei sich gehabt zu der Zeit. Ja, auf jeden Fall die unerschrockene Demokratie. Die unerschrockene Demokratie hat dann sich eine NGO gegründet für die ganzen Erschrockenen, die dann immer durch die Gegend rennen und sagen, wir sind erschrocken und mach den Hasser weg, damit wir uns nicht mehr erschrecken lassen. Tja, keine Furcht, dann Gratismut. Ja, und am Ende verließ er seinen Arbeitgeber und gründete den Verein Fearless Democracy, dessen seit 2021 ruhenden Webseitenrest Sie hier betrachten können, schreibt der Don weiter. Das ist dann nur eine Verlinkung auf. Also hier ist quasi nichts mehr vorhanden. Naja, hier im Archive sieht man es noch, aber okay, Fearless Democracy hier sogar mit dem Hate-Aid-Banner. Ach so, weil ich das jetzt im Archive habe, sieht das so aus. Ja, aber wenn man auf der richtigen, in dem richtigen Artikel das anklickt, dann ist es einfach nur von WordPress, das glaube ich, so eine Einblendung hier in Bearbeitung oder so. Und ja, das war mal die Fearless Democracy-Webseite 2017. Wer sich heute auf die Suche nach diesem angeblich gemeinnützigen Verein mit der Registernummer so und so Amtsgericht Hamburg macht, nach Vorständen, Präsidium, Gremien, Spendenseite, muss auf Archivseiten zurückgreifen. Und was haben wir da so? Naja, die alte Website hier nochmal ohne CSS. Wo Redefreiheit in Hass übersetzt wird, kriegen Föhn. Trotzdem ist dieser obskure Verein mit 33,34% Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH Hate-Aid, ja, da kommen wir gleich noch zu. Neben dem nicht mehr gemeinnützigen Verein Campact und früheren Campact-Campaignerinnen gegen rechts Annalena von Rodenberg. Weltanschauliche Neutralität war von diesem Hintergrund nicht zu erwarten und auch das ist legitim, solange man nur einen Verein gründet und seinen privaten Neigungen nachgeht. Ein Politikum wird es erst, wenn, wie im Fall von Hate-Aid-Politiker, dafür sorgen, dass der Verein massiv mit Zuschüssen gefördert wird und der Verein wiederum in politischer Schlagseite Politikern bei juristischen Auseinandersetzungen hilft. Hate-Aid tut dies manchmal mit Erfolg, wie für die Grünen-Politikerin Renate Künast, die inzwischen im Beirat sitzt, und manchmal mit schweren Niederlagen, wie im Fall des umstrittenen Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg oder auch gar nicht. Hier im Fall von Caroline Preisler, ja. Und jetzt hat er noch die Beispiele hier mit Preisler und Ali Utlu und so, weil sie da Rainer ja immer Winkler. sagen, Rainer ja, Winkler der haben kommt sie auch nicht jetzt hier nicht drin vorgeworfen. vor, aber den gibt es auch, ja. Aber dem haben sie gesagt, er übt selber Gewalt aus. Und ich denke, das werden sie der Preisler auch sagen. Dadurch, dass sie da einfach stehen bei diesen Palli-Demos mit ihrem Schild, dass Vergewaltigung kein Widerstand ist, üben sie Gewalt aus und deswegen können wir ihnen leider nicht helfen. Ungefähr so wird Hate-Aid wahrscheinlich argumentieren. Das Ganze ist ja noch perfider. Es ist ja nicht nur die, es sind ja auch verschiedene, Annabel Schunke, Ali Utlu, verschiedene haben das ja auch gemacht und haben sie auch gesagt, so hier, das ist die Dokumentation, das ist die Antwort, die ich von denen bekommen habe. Ja, und das Lustige ist ja, viele von diesen Sachen, die so als Hass und Hetze im Netze quasi beanstandet werden, die werden ja gebaitet. Ne? Das ist ja die Reaktion auf irgendwen, der irgendwas gemacht oder gesagt hat. Und genau mit der Begründung so, ja, ihr seid doch die, die Hass verbreiten, ihr macht doch Hatebaiting und ihr bringt die Leute dazu, gegen euch zu hetzen, deswegen helfen wir euch nicht. Ist halt in dem Kontext eine besonders perfide Begründung. Ne? Weil, ja, ne? Genau das wird ja bei den anderen Leuten gemacht. Ja, aber, und außerdem geben sie sich dadurch einfach eine riesige Blöße, weil warum sind die so doof, das zu machen? Die hätten einfach alle neutral behandeln können. Ne? Jetzt haben sie sich eigentlich damit schon, ne, und mit der, ich weiß nicht, ob wir das auch noch drin haben, die Habeck-Sache, ne, dass sie da mehr Rechtsbeistand geleistet haben, als es hätten dürfen. Ne, da haben die sich einfach sehr exponiert. Aber gut, aus Deutschland haben die ja Nee, keine von der Sanktionen zu Habeck-Sache fürchten, habe ich jetzt deswegen nichts kommen die jetzt auf dabei. den Was Umweg. meinst du damit? Aber du darfst es nicht mit Zodan verwechseln. Mit was verwechseln? Darfst es nicht mit Zodan verwechseln. Zodan ist was anderes. Nee, es ist so gewesen, dass da die wurden kriti also sie wurden deswegen kritisiert und ja, es hätte so nicht laufen sollen, aber sie haben keine Sanktionen bekommen. Also die haben halt Hate Aid macht ja auch rechtliche Service-Sachen, also Briefe schreiben oder sowas, wo halt was anwaltliche Dienstleistungen sind und da sind halt sehr viele für ihn erfolgt geworden und Nicht mit Zodan ja. verwechseln, bitte. Also, Nee, ich es habe war es hier nicht im Zodan. Spiegel. Habeck arbeitete bei seinen 700 Anzeigen mit spezialisierten Anwaltskanzleien und der Organisation Hate Aid zusammen. Okay. Ja, also Sodan hat sowas auch gemacht, aber ich hatte es auch so verstanden, es war Hate Aid. Ja. Okay. Und wie gesagt, es war einfach dämlich, dass sie sich damit so exponiert haben. meiner Meinung nach. Ja, die exponieren sich so ziemlich wollen. Mit allem. Also, ja. Ich meine, ja, und da kommen wir auch gleich noch zu, wo wir uns die Republika von denen schon angeschaut haben. Haben wir die Reaktion von hier Frau Stock-Zimmermann im Programm? Ich glaube, als Zitat oder so, das wenn das AK also mitgespielt hat. Aber ja, wir gehen. Das war also zu diesem Artikel auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden, auch wie das verteilt wurde. Also ich habe das auf so ziemlich jedem Kanal, wurde das gelobt hier vom Don Alfonso, der Artikel. Ist natürlich ein Plusartikel, deswegen will ich den nicht komplett vorlesen und ist natürlich auch meinungskolumnemäßig, also auch so ein bisschen spitz und nicht nur reine Faktenwiedergabe, aber enthält halt auf jeden Fall bisher aus meiner Sicht das kompletteste Bild zu dem Ganzen und halt mit Dingen, die ja bei uns schon, als sie passiert sind, halt zusammengetragen wurden, fand ich schon ziemlich cool. Ja, um mal wieder so zu sehen, dass wir da halt dieser ganzen Welle, ja, das alles schon seit Jahren mitverfolgen und es wird auch bei den weiteren Quellen, die ich dazu nochmal zusammengesammelt habe aus der Vergangenheit, wird man das auch nochmal sehen, dass wir da ja schon ganz lange mit dabei sind, weil damals, ne, also vieles Democracy, da kam das halt mit rein und diese ganze Geschichte, die haben wir ja damals schon begleitet. Und deswegen, also bevor es eigentlich diese GmbH gab und das nur so ein Ableger von vieles Democracy war, haben wir da schon drüber geredet. Ja, wir haben die ganzen Trends ja mitbekommen, auch teilweise die Gesetzesänderungen, die die Grundlage dafür waren und einige prominente Fälle, die dann halt dazu geführt haben, ja, es läuft halt schon sehr lange in die falsche Richtung. Stück für Stück, immer ein kleiner Schritt, nicht wahr? Ja, wie wir schon gerade schon gehört haben, ging es ja um diese 33% und hier haben wir aber eine ältere Version von dem, hier haben wir die aktuelle Version, wo die Zahlen drinstehen, die der Don in seinem Artikel da drin hatte. Und also dieses hier ist die Variante, die ich heute archiviert habe, glaube ich, genau. Und das, was ich zuerst gezeigt habe, diese Verteilung hier ist, ich lese es auch gleich noch vor, die ist von 2024, also so vor etwas über einem Jahr. Also hat Campact quasi Anteile an diese Fearless Democracy e.V., die nicht mehr wirklich tätig ist, weitergegeben, ja? Und Annalena, die haben ja beide noch erzählt. Ja, und Annalena natürlich, klar. Genau, also jetzt haben wir hier so eine Drittelung in etwa. Das könnte auch sein, dass es einfach nur rechnerisch, rundungsmäßig irgendwie unterschiedlich ist. Das ist der aktuelle Stand und wie wir hier sehen, hatten wir vor etwas über einem Jahr noch eine andere Verteilung, nämlich die Hälfte Campact und jeweils ein Viertel Annalena von Hodenberg und Fearless Democracy e.V., die aber bis heute da auf jeden Fall mit drin hängen, Fearless Democracy e.V. Tja, und es ist natürlich gut, wenn man so Anteile an einem gemeinnützigen Verein hat und den als gemeinnützig quasi deklariert, aber selbst die Gemeinnützigkeit gar nicht mehr hat. Ne? Campact ist ja kein gemeinnütziger Verein mehr. Es wurde den ja aberkannt vor ein paar Jahren. Ja, aber ist denn Hate Aid überhaupt ein Verein? Ich dachte, das wäre eine GmbH. Ja, gemeinnützige GmbH. Ja. Ja, aber kein Verein ja dann. Also höchstens nach diesem alles irgendwie ein Verein-Ding von von hier dem Nancy Faeser. Ja, von der Geschichte, ja. Na, aber nicht, dass wir jetzt was Falsches erzählen. Also ich meine, dass die Rechtsform GmbH haben aktuell. Ja, das stand doch, glaube ich, auch über den Anteilsteilen da direkt. Also wenn du über dieser Tabelle mit den Anteilsdingern guckst, da steht's. Ah, die ja. Anteile an der Hate Aid GmbH werden gehalten von. Ja, also bei Gemeinnützigkeit geht es ja auch um sowas wie Absetzbarkeit von Zuwendungen, also Spenden und sowas. Nicht wahr? Und ja, Hate Aid ist gemeinnützig. Ja. Campact nicht. Nicht näher, ja. Ja, die haben gegen zu viele Regeln verstoßen. Ja, aber ich finde es schon auch krank, dass Privatleute Teile von gemeinnützigen Veranstaltungen irgendwie besitzen können, offensichtlich. Ja, ich meine, da gibt es ja keinen, ich gehe jetzt ein paar Mal davon aus, ich kenne den Gesellschaftervertrag ja nicht, aber da gibt es ja keine Gewinnabführung oder sonst irgendwas. Da geht es halt um, wer darf bestimmen und wer haftet im Zweifelsfall eigentlich nur. Ja. Ja, aber doch zum Beispiel auch, wer legt das Gehalt von Frau von Hodenberg fest, oder? Ja, klar, ne, das darf sie halt, ne, ich weiß ja, da könnte man jetzt fragen, okay, was für einen Einfluss hat die Frau Annalena Hodenberg noch in Campact und in Fearless Democracy? Aber ja, wie gesagt, das ist, ja, kann man sich lange drüber streiten, wie das geregelt ist. Da gibt es genug Möglichkeiten, das irgendwie so zu schachteln, dass, ja, die Kommandofunktion weiterhin irgendwie verteilt werden kann, wie es ist. Und ja, ich meine, sich selber große Gehälter zahlen und sowas, das kennen wir ja auch von ganz vielen gemeinnützigen und nicht gemeinnützigen Organisationen. Das war auch einer der Punkte, den Campact übertrieben hat, mit neben vielen anderen auch, dass sie einfach zu viel gezahlt haben. Ja. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und jetzt haben wir nochmal den Don von Twitter, der sagt, die Juristenbubble könnte ja mal darüber nachdenken, wie sich dieser Angriff auf einen rechtschaffenden Bürger und Journalisten mit gemeinnützigem Zweck der GmbH Hate Aid und Staatsfinanzierung in Einklang bringen lässt. Und das war hier nochmal so ein Zitat von der Seite, wo sie schreiben, ein großes Problem an Don Alfonso sind seine Follower. Unter ihnen befinden sich zahlreiche Rechtsextreme, die meist anonym agieren und hetzen, behaupten die einfach mal so. So wird es für die Behörden nahezu unmöglich, die VerfasserInnen der Hasskommentare zurückzuverfolgen, was auch daran liegt, dass Twitter nur selten Daten rausgibt, da davon so selbst handelt meist im legalen Rahmen. Meist. Sodass es schwierig ist, juristisch gegen ihn vorzugehen. Ja, das Geile ist, das hat er ja, hast du ja eben auch vorgelesen, er hat ja in dem Artikel gesagt, wie meist. Zeigt mir doch mal, wo nicht. Ja, genau. Ja. Weil das ist halt eine Unverschämtheit, auch nur dieses meist zu benutzen. Ja. Ja, klar. Gut, ich meine, das ist, ja, und es geht da einfach nur um, ja, ich finde bei der, diese Formulierung ist perfide, ja, sodass es schwierig ist, juristisch gegen ihn vorzugehen. Diese Aussage ist grenzwertig, würde da stehen, sodass es schwierig ist, strafrechtlich gegen ihn vorzugehen, wäre das vielleicht sogar justiziabel, diese Aussage gewesen. Ja, weil juristisch umfasst ja strafrechtlich und privatrechtlich darfst du jeden aus jedem Grund verklagen. Hast du keine Aussicht, dann kriegst du vielleicht noch eine Strafe wegen der frivolen Klage oder sowas, aber generell darfst du das. Strafrechtlich ist was anderes. Und das wird ja implizit hier. Es ist schwierig. Ja, ja. Es wird implizit der Tricks und deswegen kann man ihn strafrechtlich nicht belangen, aber ja, wenn die das geschrieben hätten, hätten sie, glaube ich, mehr Probleme bekommen. Das ist mir doch an dem Satz aufgefallen. Der Satz hat so nur ein Geschmäckle, ist in der Grauzone. Ja, juristisch halt, ne? Das ist die Logik von Hate Aid. Nicht, da ist ein illegales Posting, da unternehmen wir was, sondern da ist ein Gegner. Lasst uns was finden, womit wir ihm ans Zeug flicken können. Ja, so, ja. Ich meine, sagen die ja auch, dass sie das machen. Ja. Ja, offensichtlich wird von Seiten Hate Aid Leuten sehr genau zeitnah beobachtet, was wir hier so tun und treiben, schreibt er weiter. Ich merke das an einem speziellen und schnellen Blog. Was natürlich viel zu spät ist. Ich habe, was ich brauche. Hier noch Don Alfonso in der Hate Aid Spezialversion. Und das ist hier Don Alfonso, wie er da sitzt und irgendwie meist im legalen Rahmen. Stirft in einem Rahmen, auf dem steht Don Alfonso meist im legalen Rahmen. Ja. Und das war ja damals diese Geschichte, wo, glaube ich, auch dieses Zitat draus ist. Hier geht es um also kalkulierte Hasskampagne Natascha Strobel, Panorama Gate und Don Alfonso hier von 2020 und das war diese Geschichte hier sogar mit dem alten Hate Aid Logo. Das war diese Geschichte mit dem Typen von der Bundeswehr, diesem Social Media Beauftragten, der so ein Posting geliked hat von einem, der irgendwelche Bücher da im Regal hatte und welche von den Büchern waren, das war ein Taios Verlag und dann hieß es irgendwie, das bedeutet jetzt, die Bundeswehr ist rechtsradikal und da haben sie sich dann irgendwie drüber aufgeregt und dann gab es wohl so eine Panorama-Sendung, wo sie das halt miteinander verknüpft haben und da war dann Natascha Strobel als Expertin irgendwie eingeladen und im Nachgang hieß es dann irgendwie, der Don hätte jetzt seine Follower auf die gehetzt. System Don Alfonso, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Da haben die auch ihren kleinen Beitrag zu geleistet. Wie geil, wie da auch die kognitive Dissonanz, ne? Diesen Marcel B. hat man da vernichtet für dieses Like oder hat es versucht. Aber wenn das dann jemand kritisiert, das ist natürlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Großartige Logik, wirklich super. Ja, und auch wenn das hier stimmt, dass sich da Leute auf der Gedenkseite des verstorbenen Vaters von der Strobel irgendwie ausgelassen haben, was hat das mit Don Alfonso und Ulf Poscher zu tun? Ja, ich meine, wir sind Gamergate gestählt. Ja. Wir wissen ganz genau, was solche Behauptungen im Zweifel, wie die Sachen zustande kommen oder wer da genau. Entweder es sind halt echt komplett degenerierte Gegner, ja, die gibt es auf jeder Seite. Oder es ist halt jemand, der meint, jetzt müssen wir mal Feuer unter dem Kessel machen, aus der eigenen Reihe oder wie auch immer. Also ja, ich glaube, der durchschnittliche politische Gegner von Frau Strobel wird halt eben nicht, und schon gar nicht der den Don liest, wird halt eben nicht die Gedenkseite ihres verstorbenen Vaters verschandeln. Und die hatte ich auch nochmal verknüpft, damit man da auch hingehen kann, oder? Tatsächlich ist es auch kein Streit oder Diskurs, sondern eine kalkulierte Hasskampagne. Es ist so traurig. Wacht es ist auf so Schlafschafe, fehlt da noch. Traurig, also. Wacht auf Schlafschafe, fehlt da noch danach. Das Schlimme ist, weißt du, der könnte auch von heute sein, der Artikel. Also es hat sich bisher noch genauso wenig bewegt, dass die Mainstream-Presse immer noch behaupten könnte, das ist kein Diskurs, sondern eine kalkulierte Hasskampagne von rechten Kräften, die im Internet koordiniert wurde, auf Foren wie 8chan oder wo auch immer. Und es ist ja auch lustig, dass sie damit ja im Endeffekt einen Angriff auch gegen die Bundeswehr gefahren sind. Und weil die haben das ja quasi so nach dem Motto, es wurde ja immer so dargestellt, so nach dem Motto, ja hier, das ist jetzt irgendwie einer, der hier die Bundeswehr bewirbt auf Social Media. Und wenn der sowas liked, dann sagt das ja wieder alles über unsere Bundeswehr irgendwie aus. Aber da muss man sich keine Gedanken machen wegen Desinformation oder so. Gott, was hier für eine Grütze steht in dem Artikel. Besonders viel Aussehen erlangte der Verlag, als es bei seiner Podiumsdiskussion auf der Frankfurter Buchmesse zu heftigen Tumulten kam. Dort zählten Rechtsextremisten wie Björn Höcke, Martin Sellner und Akif Pirinci zu den Gästen. Himmel, Herrgott, nochmal. Himmel, Herrgott. Wenn ihr euch nicht jedes Mal wie die kompletten Derwische aufführen würde, sobald solche Leute auch Öffentlichkeit haben, wäre das alles nur halb so schlimm. Ich habe viel Dresche bezogen heute und in den letzten Tagen von Freunden von Martin Sellner und trotzdem würde ich immer dafür sein, dass er sein Scheißbuch vorlesen darf oder sein Dings vorstellen darf, weil nur dadurch, dass ihr solche Eklats provoziert von der linken Seite, fällt doch da überhaupt nur der Schlagschatten drauf und nur deswegen gibt es dann wieder Kritik und in euren Köpfen wird aus der Kritik wieder irgendeine Verfolgungskampagne. Es ist echt wie ein Perpetuum mobile. Wenn man mit euch Energie gewinnen könnte, wären wir fein raus. Ein Hasskraftwerk. Gute Idee. Vielleicht könnte man einen Hasszertifikatehandel machen. Warum sind die auf die Idee noch nicht gekommen? Fuck ja. Das ist cool. Hasszertifikate. Ja. Tja, also wenn jemand so eine Firma gründen will, bitte, kann sich bei mir melden. Ich kenne mich ein bisschen mit Handelssystemen aus. Ach, war das eigentlich vielleicht sogar so, dass die Natascha Strobel das sogar ausgebuddelt hatte, diesen Monat? Wenn ich das hier so lese, klingt das irgendwie so. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Das kann aber sein. Ein gefällt mir ist ganz klar, zumal auf Instagram eine Zustimmungsbekundung. Ja, ich erinnere mich ein noch an die Zeit. Gefällt mir ist ganz klar, zumal auf Instagram eine Zustimmung. Hilfe! Warum? Ja. Ich meine, vielleicht sollten wir doch so einen Internetführerschein machen. Ja, und das ist die Dame. Das gefällt mir nicht aus liberalen Gesichtspunkten, aber wenn ich sowas lese. Das ist die Dame, die halt auch auf irgendwelchen Antifa-Organisationspanels einfach auftritt selber. Ingrid, erklär das doch mal. Ja, wen jetzt der User auf das Herzchen klickt, sagt er damit ja, dass er eigentlich zustimmt. Da hast du schon recht, Natascha. Zumal auf Instagram. Zumal auf Instagram. Von Rufmord ist die Rede. Ja, da ist von Rufmord die Rede, ne? Und bei euch ist aber das alles hier, das ist sondern eine kalkulierte Taste, das ist eine Gaskampagne, das ist alles Tatsache, ne? Und da ist aber von Rufmord die Rede, wenn ihr den Typen fertig machen wollt. Und auch von, in Anführungsstrichen, Nazi-Methoden. Ja. Aber einen gefällt mir, ist ganz klar, zumal auf Instagram. Aber ein Rufmord ist natürlich nicht ganz klar. Zumal auf Panorama. Ja, und am Ende kommt halt genau dieses Framing mit den Followern. Don Alfonsos Vorgehen hat inzwischen System. Wenn er sich jemanden vornimmt, kümmern sich seine Follower um den Rest. Besonders ungemütlich wird es, wenn er die betroffenen Personen in seiner wöchentlichen Kolumne Deus Ex Machina erwähnt. Dem sogenannten Panorama-Gate hat er sogar zwei Texte gewidmet. Zuerst schrieb er über den Fall im Allgemeinen, dann in einem weiteren über Natascha Strobel. Ein großes Problem an Don Alfonso sind seine Follower. Unter ihnen befinden sich zahlreiche Rechtsextreme, die meist anonym agieren und hetzen. So wird es für die Behörde nahezu unmöglich, die VerfasserInnen der Hasskommentare zurückzuverfolgen, was auch daran liegt, dass Twitter nur selten Daten herausgibt. Genau, und hier ist der Satz, Don Alfonso selbst handelt meist im legalen Rahmen, sodass es schwierig ist, juristisch gegen ihn vorzugehen. Ja, und auch das hier ist halt wieder ein Artikel aus unserem Archiv, ne? Also den hatten wir halt damals, als das rausgekommen ist, schon bei uns in der Sendung vor vielen, vielen Jahren, organisierte Hasskampagnen als Kampfmittel. Der Ablauf einer durch Don Alfonso initiierten Hasskampagne ist wie folgt. Er packt sich eine gute Zielscheibe heraus. In den meisten Fällen eine Frau aus dem linken Spektrum. Er twittert über sie und stellt sie quasi an den Pranger. Den Rest machen seine Follower, von denen viele hartnäckig laut, pietätlos und vor allem rechtsextrem sind. Und vor allem rechtsextrem. Er selbst lehnt sich dann zurück und kriegt in Anführungsstrichen nichts davon mit, dass seine Person durch seinen Beitrag terrorisiert wird. Es ist bezeichnend, dass es sich vor allem um Frauen handelt. Es trifft immer deutlicher vor, dass Antifeminismus, eine rechte Gesinnung, eng zusammenhängen. Ja, Wunder, oh Wunder. Also dieses Narrativ, was wir seit Jahren aufbauen, das hat sich mal wieder erwiesen, dass es dieses Narrativ ist, was wir seit Jahren aufbauen. Erst im November des letzten Jahres gab es eine laute Debatte über Don Alfonso, als er der Autorin Jasmina Kuhnke-Mangel mit einer Quittung drohte, die sie bald erhalten würde. Mit einer fucking Quittung hat er ihr gedroht. Sie sollte. Ich meine, wenigstens hat er ja nicht mit Arbeit gedroht. Anrufe seiner Fans in der Redaktion. Alter Schwede. Bestimmt auch total anonym. Irgendwer hat da angerufen. Und das waren die Fans von Don Alfonso. Ja, das bin ich. Er weiß jetzt, was auf ihn zukommt. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Geschichte war, aber diese Anna-Marieke Kruse, das war so die ursprüngliche Tagesschau-Feministin. Bevor sie die von BuzzFeed angestellt haben. Danach ist die irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja, bei ihm hat man immer ein bisschen im Hinterkopf, dass er damals halt ja durchaus zuerst mal freundlich gesinnt und aufgeschlossen diesen jungen Damen entgegengetreten ist, die da bei ihm in den Redaktionen sozusagen aufgetaucht sind. Vielleicht gehört die Frau Krause da auch dazu. Ja, keine Ahnung. Und das hier ist die Dame, die ihren Namen von Hatice Jutze in Hatice Inche geändert hat, oder? War das nicht die? Wo die Leute gesagt haben, das ist nicht so richtig gut, Hatice Juice. Sollte Natascha Strobl auch nur einmal gekrümmt werden, werden Poschi und sein rassistischer Kolumnist zur Verantwortung gezogen, solange bis beide ihre teuer geliebten Autos und Fahrräder abgeben müssen. Wie jetzt Klingt wie eine genau, Quittung Uschi? kriegen Ich wollte gerade oder irgendwie sagen, so. willst du ihnen eine Quittung wenigstens ausstellen, wenn du ihnen ihre Sachen wegnimmst? Ich bin in guten Händen bei Heet, Eet und Vereinshaar. Ich bin sehr dankbar. Ich werde mich gegebenenfalls juristisch zur Wehr setzen. Habe ich jetzt gar nichts von gehört, dass da irgendwie was gelaufen ist. Ja, zu oft im Rahmen halt. She was the original Shuyoka, glaube ich. Und dann ja, ist Shuyoka selber zu ihrem Anti. Ein verrückter Arc irgendwie. Muss ich noch gucken, ob ich da eine Trilogie draus mache oder eine Serie. Das ist auch so. Es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam laut und entschieden gegen Hasskampagnen vorgehen. Auch juristisch. Hate Aid. So dann. Wir machen Geld damit. Walter Lübcke. Hey, denken immer an Walter Lübcke. Auch bei Lübcke begann es mit Beleidigungen und Drohungen, bis er eines Abends ermordet wurde. Erinnert ihr euch noch, Einfach so, ja, nicht von überzeugten Rechtsextremisten, die ja schon aufgefallen war. Linksaggressiven irgendwie vor den CDU-Zentralen gestanden haben, weil die was Falsches abgestimmt haben mit Feuerwerk und Pyrotechnik. Ja, und nicht nur davor. Oder da drin teilweise sogar, stimmt. Wisst ihr das noch? Auch das hat ne, beginnt immer so. Aber da seht ihr das irgendwie nicht. Was soll man machen? Ihr seid halt farbenblind. Und dumm. FDP, yay! Die Ja, wird uns retten, genau. die FDP. Ich denke also, die FDP, die wird jetzt für Bürgerrechte eintreten und wird sagen, das geht nicht. So läuft das nicht, wird die jetzt sagen. Ja, also dieses Bild hier, was ich geschossen habe auf dem Bundesparteitag 2024, und was ich auch damals schon rausgetwittert hatte, das ist heute nochmal viral gegangen. Weil ja, man hier unter anderem das Logo von Hate Aid drauf erkennt und also diese Liste von diesen ganzen Dingen hier, also irgendwie Gesamtmetall, Telekom, was haben wir da, Lieferando, Zukunft Fahrrad, Doc Morris, Bayer und VDA und so weiter und so fort, Deutsche Bahn, McCafé, also es sind halt alles so Organisationen und irgendwelche Konzerne, die damals da auf dem Parteitag so einen Stand hatten. Und jetzt kommt das, was der Streitpunkt ist, warum ich meinen ursprünglichen Tweet mit über 500 Likes wieder gelöscht habe. Ich habe da nämlich drüber geschrieben, Sponsor, die waren Sponsor von dem Parteitag. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass das eigentlich eine vernünftige Formulierung ist, weil soweit ich das weiß, kriegt man diese Plätze da in diesem Vorraum von dem Parteitag nur gegen Geld, gegen eine Standmiete und wird dann als Sponsor und das wird als Sponsoring verstanden und man wird da als Sponsor bezeichnet. Und ich hatte in meiner darauf folgenden Recherche, weil sich diverse Leute beschwert haben, unter anderem auch Tobias Huch, von dem ich noch nie irgendwas. Also der sich noch nie an mich gewandt hat in irgendeiner Sache, aber heute hatte ich ihn plötzlich in meinen Kommentaren da drin. Und er meinte, das wäre gar kein Sponsoring, sondern das wäre ja nur eine Liste von den Ausstellern, die da gewesen wären. Und da habe ich natürlich nochmal geguckt, weil ich dachte so, ja, okay, vielleicht lässt sich da irgendwas finden. Und das Einzige, was ich gefunden hatte, war von Union Invest. Die haben irgendwie ausgewiesen, dass sie diesen Parteitag mit 2000 Euro gesponsert haben, wie bei denen oben drüber stand. Also da war irgendwie die Formulierung war politisches Sponsoring. Und Ja, ich sehe die jetzt auch ehrlich gesagt da gar nicht auf der Liste drauf. Ich weiß jetzt so genau. Ach doch, da unten sind sie. Union Investment, genau. Also die haben das zumindest für sich selber betitelt als Sponsoring, Parteisponsoring. Und also von der FDP selber habe ich da keine Liste gefunden und auch keine Preisliste, was sowas kostet. Ich habe von Abgeordnetenwatch eine Seite gefunden, wo sie auflisten, was, also sie haben halt diverse Parteien gefragt, was das bei denen kostet. Und da habe ich gefunden von der CDU irgendwie einen Quadratmeterpreis von 250 Euro war das, glaube ich. Und wenn man das also zugrunde liegt und dieser Stand von HateAid, der war winzig klein, das war eigentlich halt nur so ein, ja, so ein Aufsteller halt, wo so drei Leute dann dahinter saßen. Und ich bin da auch damals dabei gewesen, habe mir das angeguckt, diese paar Flyer, die sie da ausliegen hatten. Und Annalena von Hohenberg hat auch sich an mich gewendet und mir gesagt, wenn ich irgendwelche Fragen hätte, sollte ich sie fragen. Ich habe aber nur genickt und bin weitergegangen. Ja, also wenn man danach geht, dann kann das eigentlich nicht 1000 Euro gekostet haben, dann muss es eigentlich unter 1000 Euro gewesen sein, was sie da reingesteckt hatten. Und ich habe den Post dann größtenteils auch gelöscht, weil halt ganz viele Leute dann darunter kommentiert hatten, dass das jetzt irgendwie das Steuergeld wäre, was dann den Parteitag da irgendwie finanziert oder so. Und das kann man jetzt natürlich nicht so richtig sagen, weil ich meine, das ist halt verschwindend kleiner Betrag, ne? Also das war ja noch 2024, da waren sie ja noch in der Regierung und da war dieser Parteitag auch noch da in der Station in Berlin, wo auch die Republika da meistens stattgefunden hat und jetzt ja auch wieder stattfindet. Und da hat irgendwer erzählt gehabt, dass das normalerweise irgendwie über 1 Million Euro irgendwie kostet, diese 2 Tage da Parteitag. Und ja, also das wird sicherlich das nicht decken, die Kosten bei dem Preis. Wenn die da sicherlich keine Millionen reinkriegen, aber das ist natürlich schon so, dass das natürlich den Gesamtpreis dann für die Partei schon halt dadurch natürlich nach unten treibt und deswegen macht man sowas halt, ne? Also. Und das ist auch üblich, also das machen die Parteien alle. Die einzige Partei, wo ich das mitbekommen habe, dass sie das nie gemacht haben, das war halt damals die Piratenpartei. Die haben sich da immer geweigert, von irgendwem da Spenden anzunehmen. Ich kann mich da noch erinnern, als ich da damals Mitglied war. Irgendwann saß ich da mal so beim Mittagessen und dann saß so neben mir eine, die, das war so eine Gebärdendolmetscherin, die sie da angeheuert hatten. Und das ist halt auch häufig so bei diesen Parteitagen, dass sie so einen Gebärdendolmetscher dabei haben. Und also die Partei den halt anheuert, damit die das halt simultan da nochmal anzeigen, was da so gesprochen wird. Und die meinte dann also so zu mir, ja, ich bin ganz enttäuscht, hier gibt's ja gar nichts. Weil er ist halt bei irgendwie bei den Grünen oder so, da gibt es halt alle möglichen, ja und halt bei der FDP auch, also kannst du halt von irgendwelchen Zahnarzt, NGOs, keine Ahnung, kriegst du dann halt irgendwelche Zahnbürsten oder irgendwelche Tüten und Taschen und ja, wie man das halt von irgendwelchen Messen und so erkennt, irgendwelche Goodies gibt es da halt, die man sich da irgendwie abholen kann. Ja. Und McCafé, die sorgen für Kaffee. Ja, mit Sicherheit, ja. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das da damals war, 2024. Aber jetzt beim letzten Jahr habe ich beim VDA auf jeden Fall mein Espresso Ja, aber wenn gezapft, man sich die Sachen durchguckt, das ist halt schon interessant. Das sind halt so, ja klar, so Bayer und so Telekom, RWE, okay, ne? Aber wenn ich mir angucke, so Enpal, ne? Doc Morris, Die PKV, aber nicht die GKV. Ja. Naja. Aber McCafé fand ich am besten. Neben Hate8 natürlich. Ja, also ich habe im Endeffekt dieses Foto wirklich nur angefertigt wegen dem Hate-Aid-Ding, damit ich es im Nachgang beweisen kann, dass sie da gewesen sind, weil da war ich doch schon sehr überrascht. Also. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie hier aufgeführt werden auf dieser Liste und unten drunter steht ja auch Wir danken, Punkt. Das sind die Sponsoren, ja. Ja, also die bedanken sich da nicht für ja, schön, dass ihr auf unsere Kosten hier Gesellschaftliches Engagement. ja, einen Stand gemacht habt Ja, oder es so. könnte schon sein, dass sie halt von, also so Sachen wie Hated jetzt nicht McCafé oder DHL oder so, aber dass sie halt so Sachen wie Hated schon sozusagen als Virtual Signaling auch mit reinnehmen, Es oder? liegt im Bereich des Möglichen, ja. Ja, Also also. ich will es nicht komplett ausschließen, deswegen habe ich auch das in dem Tweet, der dann nicht mehr viral gegangen ist, habe ich das dann noch ein bisschen anders formuliert, habe ich dann halt geschrieben, ich kann es nicht nachweisen, ich kann es nicht verifizieren, Aber ich bin mir schon sehr sicher, dass sie dafür bezahlt haben für diesen Stand, weil das ist eigentlich so. Na, also so kenne ich das nur, dass man halt für diese Positionierung da auf so einem Parteitag halt Geld bezahlen muss. Und das kostet halt keine Unsummen. Wie gesagt, die hatten so einen kleinen Stand. Das wird also so maximal 2 Quadratmeter, wenn das viel mehr wird das nicht gewesen sein. Und ja, also das wird es halt sein. Und ich denke mal, die werden sich da, ja, wahrscheinlich da irgendwie mit denen damals, als sie noch an der Regierung waren, auch versucht haben, gut zu stellen, weil ja auch zu dem Zeitpunkt. Und das ist eigentlich so das nächste Ding. Es wurde ja auch erst gesagt, dass Marco Buschmann da kein Geld mehr reingibt im Justizministerium für Hate Aid. Und da war es ja dann so, dass sie, aber das war ja schon im Jahr davor, sehe ich gerade. Aber auf jeden Fall schon unter der Führung da von Herrn Buschmann, dass sie da Angst hatten, dass sie ihre Förderung verlieren vom Justizministerium und sie später doch noch bekommen haben. Und in diesem Ding hier. Wir bedanken uns bei den Leuten. Es ist, glaube ich, also Thorsten Lieb ist, glaube ich, von der CDU, aber die anderen sind, glaube ich, alle von den Grünen oder von der SPD oder von den Linken. Also ich will es nicht beschwören, weil Bina Kahn, weiß ich jetzt nicht genau, wo der zugehört, und Esther Dilcher. Aber von der FDP sind die, glaube ich, nicht. Das wüsste ich, glaube ich, wenn die von der FDP wären. Und von der AfD sind sie natürlich auch nicht. Bei denen bedanken sie sich ja auf jeden Fall, dass sie dann doch noch ihr Geld bekommen haben. Ja. Also klar, wer sich was davon verspricht, ist unklar, aber sie hatten da auf jeden Fall ihren Stand. Und ich war nicht schlecht verstört darüber, dass sie da einen Auftritt hatten. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und ist auch vorher und seitdem nicht wieder passiert. Also. Weder die noch irgendwelche damit vergleichbaren Organisationen. Auch keiner von Sodan oder so. Zukunft Fahrrad. Ohne Hass. Ja, fand ich schon relativ bemerkenswert. Aber ja, es ist halt auch jetzt nicht so, weil viele Leute haben das schon drüber fantasiert, dass jetzt irgendwie Hate Aid insgeheim irgendwie den FDP-Parteitag da alleine finanziert hat mit Steuergeld oder so. So klang das schon teilweise, was die Leute da so drunter kommentiert haben. Bin ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Schon seit Jahren nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Für so einen, ja, mal eben hingekleckerten Tweet mit so einem Bild von vor über einem Jahr. Fast 1,5 Jahren, also. Ja, so ist es. Man weiß nie, wann es sinnvoll ist. Deswegen dokumentieren und archivieren wir ja alles. Ja, ich habe das, Wer glaube ich, schon weiß, ob dreimal wir es in 10 Jahren rausgetwittert. nicht Also nochmal jedes brauchen. Mal wieder, wenn Hate Aid irgendwie in der Diskussion steht, und das sind sie ja regelmäßig, habe ich dann wieder die Leute daran erinnert. Aber bis heute hat es irgendwie keinen so richtig geflasht. Aber ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Algorithmus da die Sachen jetzt mehr pusht, weil nicht nur im deutschsprachigen Raum das ein Thema ist, sondern auch im Naja, englischsprachigen das Raum. könnte natürlich sein, ja. Ist nicht Ich glaube, daran liegt das auszuschließen, ja. auch. Zum Teil. Ja, und dieses hier war ein Republika-Beitrag, den wir auch schon kommentiert haben. How to sue Big Tech, wie Zivilgesellschaft Tech-Unternehmen die Stirn bietet, mit der Frau Ballon, die wir hier sehen, und der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Kooperation. Und bei uns hieß das Mary Sue versus Big Tech, wenn ihr es euch nochmal anhören wollt. Den ganzen Kram. Und sie haben sie im Endeffekt halt erklärt, wie geil sie sind, dafür, dass sie halt irgendwelche Leute casten, so könnte man so sagen, um mit denen dann irgendwelche Prozesse zu führen, um irgendwelche Rechtsänderungen zu erreichen. Und hier erzählt die Dame hier, dass sie also Aktionen machen. Tja, man könnte es Aktionismus nennen, aber das ist natürlich nee, eine ganz sinnvolle Organisation, wo wir dringend unser Steuergeld reinpacken können, damit sie dann damit irgendwie ohne Mandat irgendwelche Dinge problematisieren können, aber irgendwelche Desinformationen oder so machen natürlich nur die anderen. Ja, dazu muss man auch sagen, diese ganze Lawfare-Sache, das haben wir ja auch begleitet, ne, da ging es um das Thema Sammelklage, Verbandsklagerecht, Ja, wurde ja, hatten wir in Deutschland ja generell nicht, wurde ja erst 2013 auf Landesebene eingeführt und ja, 23 erst auf Bundesebene. Das führt halt dazu, dass halt Vereine Sammelklagen machen können und auch für andere klagen dürfen. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für diese Lawfare. Wir hatten ja auch schon einige Sachen. Hier geht es ja ums Thema Hate Speech. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wo der peruanische Bergbauer RWE verklagt hat und teilweise Recht bekommen hat. Ja, also so eine Konstruktion wäre ohne das Verbandsklagerecht nicht möglich gewesen. Und wo das eingeführt wurde, haben wir das auch kritisiert, genau aus dem Punkt. Ne, warum kein Sammelklagerecht für Bürger, nur ein Verbandsklagerecht? Klar, dass das missbraucht wird. Ja, das ist wieder falsch. Okay, bist du sicher, dass es das schon gibt? Ja. Okay. Seit 2023. Aber ist es nicht bei diesen peruanischen Bauern wieder genau dieses Ding, dass sie einen finden mussten erst, mit dem sie das machen können? Das wäre Ja, doch aber sonst. ohne das Verbandsklagerecht hätten die diese Klage gar nicht durchführen können. Ja, aber Klar, du ich. brauchst halt, du kannst im Namen von anderen klagen oder du kannst halt dieses Mandantencasting machen, Ja, wofür wofür es ja brauchen die eigentlich die auch denn dann Richtlinien noch? gibt. Wenn das doch jetzt angeblich auch für, ich glaube, du verwechselst da was. Ja, du brauchst ja einen Fall. Ja, aber ist es nicht Ein gerade Sinn und grundlegender Zweck von dem Fall. Verbandsklagerecht, dass du das gerade nicht brauchst, dass du dann einfach als Verband für die Struktur oder was der Teufel nicht was da irgendwie in dann Klage führen kannst, würde ja dem eigentlich Für den widersprechen. Fluss, praktisch Ja, meinst du, das oder für den die, Fluss, das das haben wir schon seit Gebirge? 2002. Das ist schon länger. Das war nur im Bereich Umwelt. Weil die Umwelt ja selber nicht, ne? So, ja. Das Ja, also ich weiß braucht nicht. keine Das natürliche kommt oder mir ein bisschen juristische Person verkehrt als vor, ehrlich geschädigt, sondern die gesagt. Aber Umwelt dann gut. auch. Das haben wir seit Lassen wir das 2002. erstmal so Genau. als Vermutung von Price stehen. Ja, bitte. Ne? Ich meine, es gibt halt gewisse Regelungen. Nehmen wir mal, in Amerika gibt es ja auch das Phänomen von den Ambulance-Chasern, ne? Anwälte, die halt hinter Rettungswagen herfahren, um den Patienten zu sagen, hier kannst du jemanden verklagen und sowas. Und da gibt es ja gewisse Regeln, wie man auf Mandantensuche gehen darf und so. Und das untergräbt das halt auch, das Verbandsklagerecht, ja. Also, Aber ja. das soll auch der Stärkung der Rechtsdurchsetzung dienen, dadurch, dass es kollektive Rechtsdurchsetzung für Betroffene erleichtert, die oft die Kosten und Aufwand scheuen. Also scheint schon Betroffenen geben zu müssen. In irgendeiner Form. Nur, Tja, dass ich halt dann hätte. praktisch der Verband sagen kann: So, den Betroffenen hebe ich jetzt hier aufs Pferd, das ist meiner und wir legen halt das ganze Geld aus. Was halt ein einzelner Betroffener natürlich nie machen könnte. Ich wüsste aber nicht, inwiefern das dann neu sein soll. Ist aber. Gab's vorher nicht. Was gab es vorher nicht? Wie gesagt, du kannst eine Person sucht sich einen Anwalt und verklagt jemanden. Okay, ein Anwalt sucht mehrere Personen, pickt eine Person raus, um eine Musterklage zu machen. Gab's vorher nicht. Okay, aber ich dachte, Verbandsklagerecht bedeutet so viel wie, wir verklagen jetzt irgendwie die und die Firma als Frauenrat oder so, dass deren Pay Gap zu groß ist oder so. Ja. Ich dachte, das bedeutet das. Es hat mehrere Bedeutungen, ja. Aber wie gesagt, es ist ein Okay. neues Phänomen und ohne diese Gesetzesänderung wäre dieses Lawfare-Prinzip nicht möglich gewesen. Ja, gut. Aber die sind auf jeden Fall super geile Leute. Und was ich halt bemerkenswert fand, ist, dass die halt auch selber davon reden, dass das strategische Prozessführung in Anführungsstrichen ist, die da machen. Also wörtliches Zitat von denen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also, dass man sich wirklich echt hinstellen kann und sagen kann, so, ja, wir beschäftigen hier unseren Rechtsstaat damit, irgendwelche neuen Gesetze zu machen. Oder, und das sagen sie halt auch, dass halt eben ein Verlust für die, also eine verlorene Klage, genauso ein Gewinn ist wie eine gewonnene Klage, weil sie dann halt eben mit dem, also es ist kein wörtliches Zitat, aber ein sinngemäßes Zitat, weil sie dann halt eben damit losgehen können und wedeln können und sagen können, hier, wir brauchen neue Gesetze, weil die Gerechtigkeit und bla bla bla. Und also muss jetzt ein neues Gesetz geben. Und es ist dann zwingend sozusagen, es ist nicht mehr irgendwie so, dass man da irgendwas gegen sich abwägen muss oder so, irgendwelche Interessen von anderen Leuten oder so, sondern nee, Gerechtigkeit ist nur, wenn es so ist, wie wir das uns das vorstellen. Und das haben wir jetzt ja nicht. Na, und da sind wir dann aus meiner Sicht dann bei genau diesen ganzen Dingen wie Frau Brosius-Gersdorf und so mit von wegen so, ja, wir haben ja keine Parität und oh nein, wir haben ja gar keine gleiche Verteilung von Care-Arbeit und diesen ganzen Bullshit. Dann irgendwie zu meinen, so als wäre es die Aufgabe vom Staat, das herzustellen, was es halt einfach nicht ist. Und auch nicht sein darf. Und selbst wenn das jetzt 100% der gewählten Abgeordneten haben wollten, dann wäre das eigentlich Aufgabe von diesen Verfassungsrichtern und Juristen dazu sagen, nein, das gibt's aber nicht. Das obliegt dem Staat überhaupt gar nicht. Das liegt gar nicht in deren, das sind Gesetze, die überhaupt gar nicht machen dürfen. Das wäre eigentlich das, wofür die zuständig wären. Aber nee, es wird halt total missbraucht und umgedreht und Gerechtigkeitskampf und so. Aber das ist alles hier keine Desinformation und so. Und da muss man nicht einen Riegel vorschieben oder so. Weil man von früh bis spät irgendwie darüber redet, wie ungerecht diese Gesellschaft doch ist und dass man mit irgendwelchen drakonischen Regeln, die keine Nachteile haben, sondern nur Vorteile natürlich immer wieder wegen irgendwelchen Gemeinplätzen von wegen, ja, hast es doch keine Meinung und hast es doch gefährlich und überleg mal weiter Lücke und bla bla bla bla bla. Na, da muss man halt immer wieder sagen, ja, aber ihr wisst halt nicht wie. Ihr wisst halt nicht, wie man das wegmacht ohne irgendwelche Nachteile oder so. Das könnt ihr halt nicht. Es ist nicht eure Aufgabe. Und deswegen habt ihr da halt nicht zu handeln in diesem Bereich. Ganz einfach. Ja, aber kann man halt sich hinstellen und es sogar erzählen, was man da irgendwie vorhat. Und dann freuen sich alle Leute und das öffentliche Geld, es gibt's weiter. Und das war jetzt von diesem Jahr Republika 25, das hatten wir jetzt noch nicht behandelt. Das ist hier so ein Panel angegriffen und allein gelassen. So beeinflusst digitale Gewalt unsere Demokratie. Ja, und auch hier wird es halt wieder alles als gegeben hingenommen und überhaupt nicht mal über irgendwas nachgedacht. Sie haben ja so eine Dame, das ist ja hier die von Frau von Hohenberg sitzen, die halt auch nur wieder so ihr Ding macht von wegen, ja, aber Meinungsfreiheit sagen die Leute dann, aber das ist doch keine Meinung, wenn ich hier und da gemein bin und so. Und das können wir uns doch nicht bieten lassen und es darf doch keiner erzählen, wir sind gegen die Meinungsfreiheit, weil wir die Meinungsfreiheit ist ja gefährdet, weil die Leute sich nicht äußern können wegen dem ganzen Hass und diese ganzen Sophismen halt von den Leuten. Dann haben sie diese Dame hier, von der ich noch gar nichts gehört hatte, und die erzählt irgendwas davon, dass sie sich irgendwie selber zensiert, irgendwelche Sachen zu posten, weil sie dann so viel Hass abkriegt. Und sie hätte das schon geschrieben gehabt, das Posting, und hat es dann nicht abgeschickt und es ging um den Gaza-Krieg, sagt sie dann so. Und die Moderatorin hier, die ist es, diese von Auf Klo, von Funk, die sagt dann so, ja, worum ging es denn in dem, also was war denn das Posting, was sie nicht abgeschickt hat? Und sie überlegt dann so kurz und sagt nochmal, wiederholt nochmal so, ja, ging um den Gaza-Krieg. Dann denke ich mir auch wieder so, ja, genau. Und wer wird sich denn wohl darüber aufgeregt haben, über den Gaza-Krieg? Und, also, was ist denn das für eine Aussage, es ging um den Gaza-Krieg? Also, ja, da gibt es jede Menge Meinungen und Ansichten und Glauben von Vorgängen, die da irgendwie passieren oder so, die ganz viele Leute von ganz vielen Richtungen aufregen, ja. Aber ich würde mal behaupten, dass es nicht die Mehrheit der Leute, der normalen Leute hier irgendwie im Land irgendwie groß aufregt, was da im Gaza-Krieg irgendwie los ist. Irgendwie Thorsten und Timo und Ulrike oder weiß ich nicht wen. Die irgendwie eher im Angestelltenverhältnis außerhalb von der Politik irgendwie ihr Leben über die Runden kriegen. Die wachen bestimmt nicht morgens auf und machen sich Gedanken über Israel oder Palästina oder den Gaza-Krieg. Und haben da irgendwelche Stimmen oder wichtigen oder emotionalen Meinungen da irgendwie dazu. Ich muss an dieses Meme mit den Bäckern denken. Ich freue mich, dass das dritte Geschlecht, was ist echt, die zusätzliche Geschlechter endlich Anerkennung. Okay, das kenne ich gar nicht. Das sind halt so drei Bilder von Bäckern und die sagen halt alle so einen Stuss. Also, ich freue mich, dass jetzt endlich irgendwie auch Tamponautomaten auf Männerklos. So der Bürger von der Straße findet ja. Das alles ganz toll. Ja, mit Sicherheit. Also total abgehobener Krempel hier. Und abgehobener? Hast du abgehobener? Ein abgehobener. Irgendwie so jenseits der Realität, ohne Bodenhaftung. Aber man kann so Sachen sagen, man kann ohne Bodenhaftung sagen, wie so ein ja, Ballon, meinst du? Ja, genau. Mit der Luft drin, die so warm ist, damit es aufsteigt. Ja, also man kann sowas sagen halt, ja, Gaza-Krieg, ohne ja darauf einzugehen, was man da irgendwie gesagt hat. Und das ist dann irgendwie das Beispiel, was man da irgendwie bringt, weswegen man sich irgendwie selber zensiert. Und das geht schon nicht, aber auf der anderen Seite irgendwie meint man dann, man könnte da irgendwie einen Weg finden, wie man jetzt irgendwie sinnvoll irgendwie sagt, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das geht zu weit und so weiter und so fort. Und hier verläuft irgendwie die Grenze, weil wenn man sagt, das ist klar geregelt, das ist ganz klar geregelt, tralalala. Ne, irgendwelche Dinge gegeneinander abwägen, irgendwelche Grundrechte und so weiter und so fort. Was ja alles immer so vom Tisch wischen, einfach so als wäre das gar nichts, so von wegen so, ja, aber es ist doch falsch, irgendwelche Leute zu verleumden. Das ist doch gegen das Gesetz. Guck mal in das Gesetz rein. Das Gesetz geht auch im Internet. Ja, das stimmt alles. Aber deswegen ist euer Maßstab, den ihr anlegt, noch lange nicht richtig und geeignet. Und eure komischen Ansichten, die ihr da habt und euer die Leute, hinter die ihr euch dahinter stellt, die meistens selber die schlimmsten Ideologen sind. Ich finde das auch geil. Hody trägt ja dieses T-Shirt mit irgendwie Menschenrechte gelten auch online. So, ich erinnere mich, als Menschenrechte noch so Dinge waren, wie dass Leute wählen können oder dass Leute irgendwie Zugang zu Gesundheitsversorgung haben oder irgend sowas. Weißt du, nicht drum, dass Menschen davor geschützt werden mussten, dass jemand sie kritisiert aufgrund des Unsinns, den sie absondern. Ja, es ist ja dieser Strohmann, den sie haben. Es ist ja einfach dieser Strohmann, den sie haben, von wegen, wir setzen digitale Gewalt durch. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ja, und dann haben sie ja noch so eine Dame, die irgendwas von, also ist eine SPD-Politikerin, erzählt irgendwas von Leuten im ländlichen Raum, die sich kommunalpolitisch engagieren. Die Frau ist SPD-Politikerin aus Kreuzberg. Ja. Und sie sagt selber, dass es bei ihr in Kreuzberg halt alles ein bisschen anders ist, wo ich auch denke, ja. Und auch da wieder kann man halt sagen, Kommunalpolitiker, ne, wie war das mit den AfD-Kommunalpolitikern in Nordrhein-Westfalen, die da so auf mysteriöse Weise gestorben sind? Oder vielleicht auch auf nicht mysteriöse Weise, aber auf jeden Fall so oft gestorben sind, dass man es halt, dass es halt aufgefallen ist. So ein statistischer Ausreißer und sich Leute gedacht haben, okay. Und den Angriffen auf Kommunalpolitiker, also da ist sicherlich die AfD ziemlich weit vorne, was das angeht. Also eine Opferstatistik. Ja, ein Finger zeigt und eins, zwei, drei Finger zeigen wieder zurück. Sehe ich da. Ja, aber so im Großen und Ganzen war es eher langweilig, diese Geschichte. Zwar eine ganze Stunde, aber deswegen hatte ich das noch nicht so priorisiert. Angegriffen und allein gelassen, ja. Also ich bin dir, glaube ich, ganz dankbar, dass du das noch nicht so priorisierst. Ja, ich glaube, da können wir alle, da profitieren wir alle davon. Und ich meine, wir kennen ja diese ganzen Sophismen auch von den Leuten. Ja, das sind auch so Dinge, ne, die sich so selbst verstehen für Hate-Aid. Hier sind sie ja vor einem knappen Jahr oder so, wann war das hier? Ja, genau, 9. Oktober 2024 sind sie hier mit dem Mythos des umgekehrten Rassismus in Anführungsstrichen angeeckt, wo sie hier schreiben, der Mythos des umgekehrten Rassismus begegnet uns in Kommentarspalten immer wieder. Fakt ist, Doppelpunkt, es gibt ihn nicht. Punkt. Punkt, genau. Das möchten wir hiermit klarstellen, Punkt. Ja, das ist alles super so, ne? Da kann man überhaupt nichts dran aussetzen. Geld her, auf jeden Fall. Die Leute sind auf jeden Fall geeignet. Glasklar hergeleitet. Die geben sich nicht mal die Mühe, das intersektional zu argumentieren. Die Argumentation ist ja, Rassismus hängt mit Machtstrukturen zusammen und es kann immer nur eine mächtigere Person, eine weniger mächtige Person diskriminieren. Ja gut, vielleicht ist das ja in dem Video drin. Also das ist ja ein Video. Ja, stimmt, den Kreis. Ich dachte schon, das wäre ein Stilelement. Sorry. Nee. Nach dem Motto, mit dem Rechten sieht man besser oder so. Ist der Weiße, der sich im Kreis dreht. Mhm. Ja, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ja, aber gut. Tja. Ich dachte, das wäre immer eine persönliche Empfindung, ob die Person sich gerade rassistisch angegriffen fühlt oder nicht. Ich dachte, davon hängt das ab. Nicht von der Intention, wie es geäußert wurde. Naja. Ja, und hier sieht man das was zum Zustand der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das war jetzt mal nicht aus unserem Archiv von vor länger her, sondern das habe ich jetzt erst diese Woche gesehen, aber dieser Artikel hier ist irgendwie schon von 2020. Da haben sie einen Podcast gemacht, Streitbar Extra, was tun gegen Hass im Netz? Was tun gegen Hass im Netz? Und da haben sie ja Hass im Netz ein viel diskutiertes Thema, bei dem eine wichtige Perspektive häufig fehlt, nämlich die der Betroffenen. Okay. Was macht es mit Menschen, wenn sie einen Shitstorm geraten? Trifft es nur Prominente oder kann es jeden treffen? Wie geht man am besten damit um, wenn man mit Hass konfrontiert wird? Über all diese Fragen spricht Christoph Gieser. Christoph Gieser ist einer, der mich bei Twitter geblockt hat, seitdem ich ihm damals gesagt habe, er soll mal sich entschuldigen für das Ausladen von dem Gunnar Kaiser. Oder, ne, erinnert euch ja noch, dass sie sich da irgendwie drüber aufgeregt haben, dass der Gunnar Kaiser so eine bei der Naumann-Stiftung mal so eine Debatte quasi moderiert hat zum Thema Meinungsfreiheit, weil er diesen Meinungsfreiheit-Aufruf gestartet hatte. Und danach mit Corona hat er sich ja so ein bisschen über Corona aufgeregt und das wiederum hat den Herrn Gieser, der sich ja auf seiner eigenen Homepage als Querdenker bezeichnet, hat das irgendwie aufgeregt und dann haben sie sich alle ganz furchtbar distanziert und danach hat er mich halt geblockt. Ja, also Christoph Gieser, von dem ich halt überhaupt nichts halte und spricht hier mit Annalena von Hohenberg. Ach, und außerdem war ja Christoph Gieser auch irgendwie involviert in Operation Heuss, wenn ihr euch noch an das erinnert. Wir brauchen deutlich mehr Gunnar Kaiser, als wir definitiv noch mehr Christoph Gieser brauchen. Ja. Und Annalena von Hohenberg, die Geschäftsführerin von HateAid, einer Organisation von Opfern, die Opfern von Hassattacken zur Seite steht, bis hin zur Prozessfinanzierung. Ja, und die anderen Themen, die man hier so hat, Streitbar Extra, Female Leadership, nicht nur Frauen. Streitbar Extra, Breitmanns, Corona-Regeln, Proteste in den USA, was bewegt die LGBTI-Community? Streitbar Extra, große Aufgabe für Liberale, warum einfach gefährlich ist. Streitbar Extra, soll ich die Corona-App installieren? Ach, du meine Gute, da, wo hast du den? Streitbar Extra, Gerhard, was ist los am rechten Rand? Matthias Quent. Der kennt ihn nicht. Ist der Gerhard, lebt der noch? Ist der nicht der Urälteste? Nee, der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Das ist, wie gesagt, von 2020. Corona. Ja, okay. Corona-Zeit. Streitbar Extra. Hongkong, China, Russland. Menschenrechte als Auslaufmodell. Ja, Menschenrechte als Auslaufmodell. Hier moderiert von der Dame, die den Gremium vom Bundestag vorgesessen hat und die hat auch zum progressiv-feministischen Flügel von der FDP damit dazu gehört hat. Ja, das war ja sehr interessant. Du hattest ja diese Operation Heuss angesprochen. Genau. Da wollte ich nur noch mal in Erinnerung rufen, das war quasi so eine Plattform innerhalb der FDP, wo sich verschiedene Publizisten zusammengefunden haben, um quasi gegen Populismus und Verschwörungserzählungen zu kämpfen. Ja, ein besonders liberales Projekt. Gibt es das überhaupt noch oder war das nur so eine Corona-Sache? Ich glaube, als Namen gibt es das, glaube ich, noch. Weiß ich aber nicht, ob da schon länger... Ich guck mal nach, Moment. Ich schaue mal im Hintergrund nach, aber ich habe auf jeden Fall schon länger nichts mehr von denen gesehen. Aber, ja. Aber da sind ja so viele sein. Klopper passiert, du hast es so beiläufig erwähnt, da dachte ich, das können wir jetzt auch nochmal hervorholen, weil es ja mit der Thematik auch noch was zu tun hat. Ne? Also so eine Art selbstreinigende Kraft innerhalb der FDP. Ja, da war ja auch die Dingens mit bei, irgendwie die Höhenaufsicht. Und die ist ja jetzt nicht mehr in der FDP, sondern bei den Grünen. Ja, also die haben ihre Arbeit so ziemlich eingestellt. Das letzte ist hier vom 21. Juni 2024. Da haben sie irgendwie ihn retweetet. Und danach ist nichts mehr passiert. Dann haben sie im April nochmal wen retweetet. Und im März 2024 haben sie wen retweetet. Also alle paar Monate haben sie wen retweetet und dann haben sie komplett aufgehört. Letzte eigene Posting von denen ist vom 5. März 2024. Björn Höcke spricht für die AfD in Thüringen aus, was uns alle aufschrecken muss. Die absolute Mehrheit ist so weit weg nicht mehr. Während alle noch über Brandmauern sprechen, plant eine rechtsextreme Partei generalstabsmäßig die Alleinregierung. Das ist das letzte. Quelle ist Mitschnitt der Winterakademie von Schnellroda. Das war das Letzte, was sie getwittert haben. Danach noch Retweets und dann war es das. Podcast ja, nichts zu Potsdam. Ja, dann waren sie wohl wirklich nicht mehr aktiv. Podcast Erste Bürgerpflicht mit Herrn Gieser. Okay, oder haben sie nur bei Twitter das vielleicht ange... Nee, das haben sie ja auch wahrscheinlich. Schauen wir ja auch noch mal kurz rein. Das war ja der Podcast von denen. Und dann sehe ich jetzt, das ist hier von 23, war die letzte Folge. Der unehrenhafte Angriff auf politisch andersdenkende Spiegelkolumnisten Christian Stöcker. Ey, das könnte ja fast interessant sein, weil mit dem Herrn hat man ja auch schon, sind wir auch schon angeeckt. Der hat ja auch so einen unsäglichen GEMA-Geld-Artikel mal geschrieben. Mhm. Zu Gast Frank ja, Schäffler, den ich auch schon mal getroffen habe. Und Leon Schneider von Prometheus. Ja, Frank Schäffler ist ja ganz, ganz vernünftig eigentlich. Ja, aber die hier wiederum nicht. Das ist hier diese Frau Nimmerfroh. Der Name ist auch wunderbar. Und dann haben wir hier den Herrn von den Grünen aus dem Landtag, der auch schon ein paar Mal bei den Öffentlich-Rechtlichen als Rechtsextremismus-Experte ohne Hinweis auf seine grünen Parteizugehörigkeit aufgetreten ist. Den ich auch schon ein paar Mal getroffen habe in Hannover. Aber immer nur so zufällig irgendwie in der Straßenbahn oder so auf dem Weg zum Landtag wird er wahrscheinlich dann. Ja, aber haben sie ja auch eingestellt irgendwie, gibt's nichts mehr. Aber ich meine gut, die Leute haben es ja auch hingekriegt, ne? FDP ist am Boden, also insofern mit Operation Heuss erfüllt wahrscheinlich. Und dann braucht man ja auch nicht mehr weiter. Mareile ist bei den Grünen, ne? Muss man ja kein Aufwand weiter dran verschwenden. Ja, und dieses hier war ein Hickey, dann hatte eigentlich der Mammon letzte Woche schon eingereicht, aber ich nehme diese, das ist so ein Interview, den nehme ich eigentlich nicht so gerne mit rein, weil da halt meistens nicht so viel dahinter ist. Und aber Master hat es auch noch in die Gruppe gepackt und deswegen dachte ich, ich nehme es jetzt doch nochmal mit rein. Ja, ich fand es einfach nur so, ja, wir sind nicht paranoid, wir sind nicht verrückt, sondern wir weisen seit 10 Jahren halt auf Sachen hin, die jetzt hier im Endeffekt durch diese Geschichte, die der, wie heißt er? Oh, ich habe den Artikel jetzt hier gerade leider mir noch nicht aufgemacht. Andrew Loventhal? Genau, der Herr Loventhal. Also der Zensurindustriekomplex, also wie war das dann? Censorship Industrial Complex, wahrscheinlich im Original. Das ist ja genau das, was wir predigen hier seit fast 10 Jahren. Ja, genau, auf die Grafik hatten wir ja schon drauf geschaut, als es rausgekommen ist. Ne? Mm. Also das war ja auch mit Hate8 und diesen ganzen Sodan und diesen ganzen Organisationen, die wir uns hier schon lange angucken. Nee, aber er könnte halt im Endeffekt hier auch sitzen, ne? Und würde nicht viel anderes über die Sachen sagen. Und ich finde es halt immer schön, wenn man auch dann nochmal auf die Schulter geklopft bekommt, auch wenn er da nichts davon weiß, dass er uns auf die Schulter klopft, aber im Endeffekt sagt er ja, ihr bildet euch das nicht ein. Ihr habt vollkommen recht. Ich erinnere in dem Zusammenhang auch nochmal daran, dass wir damals ja aus Gamergate entstanden sind und dass schon ganz am Anfang von Gamergate WikiLeaks gesagt hat, ja, ihr seid da auf der richtigen Spur, ihr müsst nur größer denken. Es geht nicht nur um Gaming. Ja, es ist immer wieder schön, wenn einen dann doch irgendwie Organisationen und Einzelpersonen bestätigen. Und dann auch noch so fundiert wie in dem Fall hier. Fand ich einfach mal, wir sagen ja immer, wir wollen um die Weihnachtszeit auch mal positive Dinge sagen. Und ich finde es ganz schön, dass uns 10 Jahre, nachdem wir angefangen haben, uns hier so jeden Sonntag den Kopf zu zerbrechen, jetzt auch irgendwie mal solche Artikel öfter mal einschlagen. Warum kommt mir der Name Cassandra in den Sinn? Ja. Das ist nicht von ungefähr, Tannhäuser. Klarnamenpflicht. Ja, das kommt immer mal wieder hoch. Ich find's aber geil, wie Steinhöfel hier guckt. So, komm doch her. Zwing mich doch zur Klarnamenpflicht. Komm her. Ja, okay. Jetzt nicht mehr so. Also, wenn du nur den Kopf hast, guckt er schon sehr entschlossen. Die Armhaltung ist jetzt... Obwohl, er könnte sich gerade so... Man müsste ihm so einen Boxhandschuh dahin shoppen, weißt du? Den er sich gerade zubindet. So, und nur, komm her. Ja, es hat ja so ein bisschen was von, der knüpft sich gerade irgendwie Manschetten auf, um danach dann seinen Sakko abzustreifen und in den Ring reinzusteigen. Ja, genau, also der Artikel hier ist ganz lesenswert und auch so ein paar Dinge, die ich eigentlich bisher auch nicht so verstanden hatte. Also der Andreas Voskuhle, der frühe Präsident des Verfassungsgerichtes hat jetzt also gesagt, dass man diese Klarnamenspflicht wohl gut einführen sollte, um das Netz rationaler zu gestalten. Und Steinhöfe sagt, dass es auch rechtlich schon nicht gehen würde. Und zwar, weil das also nach diesem Absatz 19 oder in Paragraph 19 Absatz 2 des Telemediendienstgesetz die Anbieter sogar dazu verpflichtet, Nutzung und Bezahlung anonym unter Pseudonym zu ermöglichen. Also das war mir ehrlich gesagt bisher noch nicht geläufig, aber scheinbar ist das so. Und das Oberlandesgericht Hamm hat im Jahr 2011 klargestellt, dass eine Beschränkung der Meinungsfreiheit auf namentlich zurechenbare Äußerungen mit Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar ist. Ja, also wenn das so ist, dann... Und ich finde auch die Begründung sehr schlüssig, weil das wäre auch meine gewesen. Flugblätter, politische Pamphlete, Graffiti wären mir noch eingefallen, etc. pp. Ja, aber gerade bei den Flugblättern finde ich das eigentlich bemerkenswert, weil also meines Wissens nach ist es ja eigentlich so, dass man unter irgendwelche Handzettel, die man so verteilt, eigentlich immer einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts draufdrucken muss. Ja, aber du wirst halt nicht mehr in irgendeinem Münchner Hinterhof erschossen, wenn du das nicht mehr tust. Oder wenn du das nicht tust. Also, klar, du würdest vielleicht eine Ordnungswidrigkeit begehen, etc. pp., aber das würde nichts daran ändern, dass du das Recht hast, Flugblätter zu verteilen, solange da nichts draufsteht. Solange da nichts draufsteht, was halt Gesetzen widerspricht. Dass wir hier keine hundertprozentige Free Speech wie in Amerika haben, ist uns ja wohl allen klar. Ja, aber es scheint ja schon so ein bisschen im Widerspruch dann zu stehen. Ne? Also, dass man zum einen halt einen Namen draufschreiben muss und zum anderen es dann heißt so, ja, es muss aber alles auch namentlich und zu... Darf nicht darauf beschränkt sein. Gerade auch, was halt jetzt nicht Flugblätter, aber politische Pamphlete sind ja oft in der Geschichte unter Pseudonym erschienen. Oder halt sind anonym kursiert. Ja, also sehe ich schon so. Ja, Ja, wie gesagt, ist mir halt nur dazu eingefallen, ne? Und dann. Ja, Es gibt den Spruch hier unten, finde ich auch gut. Es gibt auch keine Pflicht zum Heldentum. Das heißt, der Bürger muss nicht mutig sein, um Grundrechte wahrzunehmen. Und das ist auch richtig. Ja. Also es gibt, es ist, du musst nicht irgendwie halt erst über den Graben mit den Krokodilen springen, bevor du deine Meinung sagen darfst, sondern im Gegenteil, du musst die so einfach wie möglich sagen können. Finde ich auch einen absolut richtigen, richtigen Grundsatz für ein Staatswesen. Ja, auch das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, wie halt ständig operiert wird, und auch mit einer Selbstverständlichkeit, ne? Also, weil das widerspricht ja eigentlich diesem Ding, dass man die ganze Zeit immer so sagt, ja, muss man auch Gegenwind dann aushalten können und tralala und so weiter und so fort. Also da ist ja halt immer der Gegenwind, den man aushalten muss, und bei dem anderen ist es halt eben Hass und Hetze und was uns einsperrt und uns verstummen lässt und tralala. Und weswegen wir dann irgendwie den großen Staat-Daddy brauchen, der mit dem feinen Kamm durch alles durchfährt und jede kleine Verdrehung des Haares irgendwie ahndet. Also. Ja, also finde ich natürlich gut, dass es dann doch alles so eindeutig sein soll, wenn es nach Herrn Stallhöwe geht. Aber das Empfinden, wie da so drüber geredet wird, ist irgendwie ein bisschen anderes in diesem Land. Ja, und er bringt halt noch das Beispiel von Südkorea, wo man das wohl probiert hat, aber das wurde dann bei denen da kassiert und hat auch nichts gebracht, was man sich davon versprochen hat. Das Gesetz zur Klarnamenpflicht. Also sie haben da halt irgendwelchen über 100.000 User habenden Seiten gesagt, dass sie jetzt dazu verpflichtet sind, die Identität der Leute festzustellen, die da, bevor sie irgendwas posten dürfen. Und ja, das war halt ein Schuss in den Ofen. Das sind Südkorea, aber auch anspruchsvoll. So, ja, welcher Kim war das jetzt? Warten Sie, ich gucke mal in unsere Datenbank. Tja, und ähnlich wie bei der Klarnamenpflicht und bei vielen anderen Dingen, europaweite gemeinschaftliche Schuldenhaftung und viele andere Dinge, wo man sagt, ja, das geht gar nicht, nur Extremisten fordern das und das ist nicht mit Menschenrechten vereinbar. Aber gut, bei der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung sind wir ja schon seit einigen Jahren dran. Ne? Das war ja eins auch der Kernthemen vom Chaos Computer Club, von Netzpolitik und vielen anderen Netzaktivisten der Piratenpartei ursprünglich. Und die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist ja gesetzlich auch nicht zulässig in Deutschland. Da gab es viele Gerichtsurteile und es wurde im Endeffekt über den Umweg von einem EU-Gesetz dann doch implementiert, weil ja, Deutschland muss ja die EU-Gesetze umsetzen. Ne, auch so eine Sache, dass man die europäischen Sachen nur umsetzen muss als Nationalstaat, wenn man zustimmt. Das haben wir ja schon lange, lange, lange nicht mehr. Ja, ein weiteres Instrument des autoritären Staates, was halt implementiert werden soll. Hier liegt ein Gesetzesentwurf der LTO vor. Und ein 60-seitiger Gesetzesentwurf aus dem SPD-geführten Haus. Was einmal Vorratsdatenspeicherung hieß, wird nun als vorsorgliche IP-Adressenspeicherung vorgestellt. Ja, ne? Erst ging es um Vorratsdatenspeicherung, ja, nein, ja, nur wenn es einen Anlass gibt. Ne? Und jetzt gibt es die anlasslose IP, vorsorgliche IP-Adressenspeicherung. Ja, das BMJV hat dabei offenbar vor allem die Bekämpfung von Kinderpornografie im Netz, okay, Fälle von Online-Betrug, okay, und Hasskriminalität im Blick. Aha, also explizit Hasskriminalität wird sogar genannt als Begründung, warum es gebraucht wird. Da wissen wir alle, wofür diese anlasslose Datenspeicherung benutzt werden wird in der Zukunft. Ne? Kinderpornografie wäre ja gut, wenn man das bekämpfen würde. Aber wenn die ganzen Ressourcen gebunden sind bei der Hasskriminalität, das ist echt schade, ne? Wer hätte es gedacht? Ja. Auch bei der Aufklärung von terroristischen Anschlagsvorbereitungen könnte das Instrument zum Einsatz kommen. Ja, ne? Weil nur die Amis machen es ja nicht schon längst für uns alle. Aber gut. Schon jetzt ist es möglich, dass die Polizei sich an einen Internetzugangsanbieter wie die Telekom wendet. Aber Die Abfrage hat nur dann Erfolg, wenn der Anbieter die Zuordnung zwischen IP-Adresse und Anschlussinhaber noch gespeichert hat. Ne? Das ist das Prinzip der Datensparsamkeit, wo den Unternehmern vorgeschrieben wird, wie die ihre IT-Systeme machen müssen. Die sagen, ja, wir brauchen es nicht aus Datenschutzgründen und es würde uns Geld kosten, diese Daten zu erheben, darum erheben wir sie gar nicht. Das ist ja schon seit einigen Jahren nicht mehr erlaubt. Ihr erinnert euch an diese Diskussion. Jetzt werden sie halt verpflichtet, die für 3 Monate zu speichern. Ab diesem Punkt soll die Speicherpflicht den Behörden ihr Datenmaterial vorsorglich sichern. Nicht umfassen soll die anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten, also Informationen, darüber, wer mit wem und wie lange kommuniziert wurde. Auch nicht über was kommuniziert wurde, also Inhaltsdaten. So, aber ihr wisst ja alle, nur weil es hier nicht irgendwie darum geht, heißt es nicht, dass es da nicht andere Instrumente gibt, ne? Worüber was kommuniziert wurde, Stichwort Chatkontrolle, ne? Wer mit wem, komme ich gleich noch zu und wie lange, ist jetzt, da gibt es nur einen Vorbehalt für bestimmte Straffälle, ja, also für bestimmte, von einer bestimmten Höhe, komme ich gleich zu. Ja, Voraussetzung für die Abfrage der gespeicherten Daten ist der Anfangsverdacht. Anfangsverdacht, ja? Wie schnell kann man einen Anfangsverdacht haben? Ja, recht schnell, ne? Und die Erforderlichkeit der Abfrage, um den Sachverhalt aufzuklären. Ja gut, die Erforderlichkeit, um einen Sachverhalt aufzuklären, könnt ihr euch direkt ein anderes Beispiel nehmen. Jemand postet was im Internet, dann gibt es die Hausdurchsuchung und alle Kommunikationsgeräte werden erstmal beschlagnahmt vom Staat, weil man ja den Sachverhalt aufklären muss. Weil man ja nicht weiß, dass diese Person das da gepostet hat, obwohl das schon zugegeben wurde oder was auch immer. Ja, also ne, diese Einschränkung, ihr wisst, wie sehr die viel wert sind. Ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich dazu. Eine Beschränkung der Abfragemöglichkeit auf bestimmte Straftaten ist nicht vorgesehen. Ne? Also egal was, egal was. Anfangsverdacht auf irgendwas, zack, Abfragemöglichkeit ist da. Und dann hat man einen Datenpunkt und kann ihn ja mit anderen Datenpunkten vergleichen. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Nach anderen Gesetzen. Ja, 2017 gab es die Gerichtsurteile, dass die Speicherpflicht ausgesetzt wurde, weil es einfach nicht mit deutschem Recht konkret vereinbar ist. Ob dieser Gesetzesentwurf jetzt mit deutschem Recht vereinbar ist, wird entschieden werden müssen. Das kommt halt noch. Ja, und was gibt es noch? Ja, es gab diese Quick-Freeze-Lösung, die der FDP-Mann Buschmann vorgeschlagen hatte. Ne, auch eine sehr liberale Sache, aber das war halt so ein Kompromissvorschlag, ne, dass die Leute halt verpflichtet sind, die Sachen einzufrieren und nicht zu löschen, die Daten und so weiter und so fort, was ja im Endeffekt aufs Gleiche hinauslaufen würde. Und aber nur bei einem Anlass, nicht anlasslos. Ne? Da hat die FDP halt noch ein bisschen gebremst und deswegen ist da nichts zustande gekommen. Hätten sie auch ein bisschen mehr bremsen können, finde ich. Und ja, neu eingeführt werden soll mit dem Gesetz auch eine Sicherungsanordnung von Verkehrsdaten. Also, wer mit wem wann kommuniziert hat. Das, was da nicht ist. Anders als die vorsorgliche Speicherpflicht, die anlasslos gilt, muss hier ein konkreter Anlass bestehen. Oh, ihr wisst schon, jetzt wird es kompliziert. Oh Gott, wir brauchen einen Anlass. Verdammt auch noch eins. Ne, die Staatsanwaltschaft und die Polizei soll sie gegenüber den Internetanbietern anordnen dürfen, wenn es um den Verdacht von Straftaten mit erheblicher Bedeutung geht. Also Straftaten mit erheblicher Bedeutung. Da gibt es ja einen Strafprozesskatalog. Erhebliche Bedeutung ist Tötungsdelikte, Raub, Geldwäsche, Bestechung, Steuerhinterziehung. Ne? So. Interessant, das Tötungsdelikt, ne? Also es gibt noch eine höhere Stufe, und zwar eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Ne? Da wäre dann auch vorsätzlicher Mord und sowas noch dabei. Ja, und ja, also es kommt. Ne, und jetzt wird dieser Gesetzesentwurf, wenn er durchgewunken wird, wird er nochmal gerichtlich geprüft werden. Vielleicht sagen die Gerichte dann, ja, das ist weiterhin nicht mit deutschem Recht vereinbar. Oder die Gerichte ändern ihre Meinung und sagen jetzt, abweichend von unserer vorigen Rechtsauffassung ist es doch in Ordnung. Welcher Fall wahrscheinlicher ist, könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Ne, also ich bin da ein bisschen defätistisch, was das angeht, weil ja, Vorratsdatenspeicherung, Artikel 13, Chatkontrolle, wer demonstriert dagegen? Keiner. Ne? Also wird es auch kommen. Tja. Sorry, dass ich da so ein bisschen defätistisch bin. Ich meine, das Gericht kann es noch kippen, aber wir wissen ja selber, wie die Gerichte in den letzten Jahren besetzt worden sind, um gewisse Fälle ausschließen zu können, nicht wahr? oder gewisse Fälle durchwinken zu können, je nachdem. Ja, ja. Oh. Ja, weiter in der Tradition, dass wir ja auch mal lobende oder gute Worte hier zu Weihnachten und um Weihnachten herumbringen, dann haben wir hier mal die Frau Dr. Schröter in einer anderen Rolle als die, in der wir sie sonst sehen. Sie schreibt hier: Ich kritisiere die Politik der SPD bekanntlich häufig und halte die momentane Ausrichtung für unser Land für katastrophal. Doch innerhalb der Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Newsletter ich stets mit Gewinn lese, sind nicht selten Artikel, die die derzeitigen Probleme so klar analysieren, dass ich mich frage, ob die Genossen die Augen nicht nur vor der Realität, sondern auch vor ihren eigenen hervorragenden Experten verschließen. Hier teile ich eine Einschätzung von Dr. Ernst Hillebrand, dem Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest, die den bezeichnenden Titel »Schwindende Legitimität« trägt. Ja, und ich habe auch den Originalartikel eingereicht. Den können wir vielleicht hier als Hintergrund mal nehmen, aber ich bleibe trotzdem mal erst bei der Zusammenfassung von der Frau Schröter, weil die Hauptpunkte ganz gut, finde ich, in Szene setzt. Es fängt schon gut an. Die öffentliche Infrastruktur bröckelt. Elementare Staatsaufgaben und öffentliche Dienstleistungen wie Sicherheit, Sauberkeit, Gesundheitsversorgung und Bildungssystem werden zumindest in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger immer schlechter. Trotz um ein mehrfaches höherer Militärausgaben wäre Europa angeblich nicht in der Lage, sich gegen Russland zu verteidigen. Gleichzeitig steigt die Staatsverschuldung und die öffentlichen Haushalte sind chronisch defizitär. Die Verschuldung der Euro-Gründungsstaaten stieg seit 2002 von 69 auf 88% des Bruttoinlandsproduktes. Eine stetige Zuwanderung weitgehend mittelloser Menschen bringt die sozialen Sicherungssysteme, die für völlig andere Problemlagen konzipiert worden waren, vielerorts an den Rand der Belastbarkeit. Ich kann gar nicht glauben, dass das jemand von der Friedrich-Ebert-Stiftung schreiben darf. Aber Hut ab, Sozialdemokraten. Ihr haltet euch eine eigene Cassandra. Ihr braucht die Weltraumaffen gar nicht. Ihr habt hier diesen Herrn Dr. Ernst Hillebrand in Budapest sitzen, der euch komplett klaren Kopfes sagen kann, was hier scheiße läuft in Europa und in Deutschland. Ja, aber ihr seid nicht in der Lage zu reagieren. Die Eurozone ist die seit mindestens 20 Jahren am langsamsten wachsende Wirtschaftsregion der Erde. Schon heute ist der Abstand im Pro-Kopf-Einkommen zwischen den USA und der EU in nominalem Dollar größer als der Unterschied zwischen der EU und Indien. Zieht euch das mal rein. Europas Durchschnittsverdiener leiden unter sinkender Kaufkraft für ihre Löhne und Gehälter. Die Kosten für Wohnen steigen stetig. Gleichzeitig nimmt die Vermögenskonzentration bei einer kleinen Schicht Superreicher weiter zu. Oh, hier kommt der sozialdemokratische Teil. Und zum Schluss fällt auch noch der Zug aus. Die Leute, so der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak kürzlich in einem Moment der Nachdenklichkeit, erleben einen Staat, der nicht in der Lage ist, die einfachsten Versprechen zu halten. Ja, genau, den erleben wir jeden Tag. Und dann erleben wir Leute, die uns erzählen wollen, dass das alles ganz normal ist. Dass das früher schon so war, dass Deutsche das auch machen, dass all diese Geschichten. Das Krankenversicherung war ja nie dafür konzipiert, dass du da was von hast. Das sollte eigentlich nur dazu da sein, dass du weniger Geld kriegst. Wenn ich das lese von diesem Frei im Moment, der sagt, ja, da müssen Leistungen gestrichen werden. Ja, schön. Streich die vielleicht erstmal für die, die nichts einzahlen. Oder senkt die Beiträge, weil wenn ich nichts einzahle, erwarte ich auch nichts. Die Politik und mit ihr die Bevölkerung erscheint zunehmend als Opfer eines Systems, das sie selbst geschaffen hat. In diesem von Überbürokratisierung, Überjustizialisierung und einer neoliberalen Grundierung der EU-Binnenmarktordnung geprägten System verpuffen demokratische Impulse zunehmend wirkungslos. Über Wahlen und parlamentarische Mehrheiten sind grundsätzliche politische Kursveränderungen, wie nicht auch zuletzt die Regierungen in den Niederlanden und Italien, vor allem in der Migrationspolitik, lernen mussten, kaum mehr möglich. Diese Blockade des Politischen ist vielerorts sogar explizit erwünscht. Effektive Einschränkungen der Exekutive, so beschreibt Philipp Mano, diese Entwicklung werden zu einem Gütesiegel liberaler Demokratie. Möglichst niemand soll so regieren können, wie eine Mehrheit es will. Boah, mir ist so schlecht. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Allerdings gehen die Auswirkungen dieser Einhegung des Souveräns mittlerweile weit über das ursprünglich Beabsichtigte hinaus. Staatlich-administratives Handeln verfängt sich zunehmend in den Fallstricken von nationalen und europäischen Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, dem Anspruchsdenken hyperindividualisierter Gesellschaften, von Geldmangel und einem massiven Mission Creep der Justiz, die sich immer weiter in das Terrain der Politik hineinbewegt und deren Gestaltungsspielräume zunehmend verengt. Demokratische Politik verkommt zu einer Art parlamentarischer Performance, in der sich die Akteure in symbolischen und immer weniger gestaltenden Gesten verlieren. Die praktischen Auswirkungen dieser Selbstfesselung werden nicht nur von ehemaligen Bundestagsabgeordneten wahrgenommen. Laut einer aktuellen Studie der FES, also Friedrich-Ebert-Stiftung, sind 76% der Deutschen der Meinung, das Land entwickle sich in die falsche Richtung. 53% glauben nicht, dass die Politik in der Lage ist, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Und satte 84% sind der Ansicht, der Politik fehle es ganz grundsätzlich an einer Vision für die langfristige Entwicklung Deutschlands. Die politischen Akteure erscheinen zunehmend als gestaltungsunfähige Status-Quo-Kräfte, die eine überforderte Ordnung verwalten, die für die Masse der Bürgerinnen und Bürger immer weniger liefert. In Berlin nicht mal einen Termin im Bürgeramt. Wie es weitergeht, kann nachgelesen werden, sagt Frau Schröter. Schade, dass so etwas bei der regierenden Sozialdemokratie so gar nicht ankommt. Ja. Verrückt, dass das im Endeffekt aus der SPD kommt. Der wird sicher bald auch exkommuniziert. Ja, und hier haben wir noch mal was aus Hannover. Und zwar hier der Irin Güvercin schreibt: Vertuschen statt aufklären. Der Fall Güneş-Doğulu und das Schweigen in Hannover. Und es geht um die diese Miligörisch-Moschee in Hannover. Und der hat ein massives Problem. Anstatt sich von antisemitischer Hetze und Terrorhuldigung ihres Predigers Mustafa Özkan Güneş-Doğulu zu distanzieren, wird beim Regionalverband Hannover aktuell die digitale Radiergummitaktik angewandt. Die Fakten: Güneş-Doğulu über 445.000 Follower verbreitet systematisch Hamas-Huldigung. Er bezeichnet die Köpfe der Terrororganisation wie Sinwar als Löwen und Märtyrer. Hassrede, er nennt den Staat Israel einen tollwütigen Hund. Kriegsrhetorik. Er feiert die Houthi-Rebellen für ihren Raketenbeschuss auf Israel. Die Vertuschung, siehe Screenshots, die man jetzt hier im Archiv irgendwie nicht sieht, aber der IGMG Regionalverband Hannover unter Recep Bilgin versucht nun Spuren zu verwischen. Fotos, die Güneş-Doğulu als Leiter von Imam-Treffen oder beim Freitagsgebet zeigen, verschwinden plötzlich von den offiziellen Accounts. Man löscht die Bilder, statt ein klares Statement abzugeben. Wo bleiben Politik und Kirche? Während die niedersächsische Justizministerin Katharina Wahlmann, ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welcher Partei die ist, ich würde mal tippen, vielleicht von der SPD, ich guck mal kurz. Katharina Wahlmann. Katrin heißt sie, nicht Katharina. SPD, ja. Verspricht, dass Antisemitismus keinen Platz in Niedersachsen hat und jede Tat verfolgt wird, scheint dieser Fall im Raum Hannover niemanden zu stören. Das Weiter-so der Politik, trotz scharfer Resolutionen im Landtag gegen Hamas-Propaganda, bleibt die institutionelle Zusammenarbeit mit Verbänden, die solche Prediger beschäftigen, oft unangetastet. Das Schweigen der Kirchen. Man trifft sich zum interreligiösen Friedensgebet, während in den Hinterzimmern dieselben Verbände Männer hofiert werden, die den 7. Oktober und die Hamas feiern. Echter Dialog fordert Ehrlichkeit. Man kann nicht Kerzen für den Frieden anzünden und gleichzeitig zusehen, wie Hassprediger die nächste Generation radikalisieren. Fragen an die IGMG: Warum löschen Sie Fotos, statt Konsequenzen zu ziehen und ein Statement abzugeben? An die Politik in Niedersachsen: Wie glaubwürdig sind Ihre Versprechen gegen Antisemitismus und solche Strukturen? Sind Ihre Versprechen gegen Antisemitismus, wenn solche Strukturen ignoriert werden? an die Kirchenvertreter ist das die Basis für ihre Zusammenarbeit. Der Antisemitismus, wer Antisemitismus nur wegklickt, anstatt ihn zu bekämpfen, hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Und dann sieht man hier noch einen Bearbeitungsverlauf, wo hier die Bilder verschwunden sind. Also jetzt doch ein Alibi-Statement, IGMG Hannover und wahrscheinlich der Chef davon und irgendwas anderes haben davon nichts mitbekommen, dass der Prediger, der über 400.000 Follower hat, seit Jahren in unzähligen Beiträgen antisemitische Hetze betreibt und die Terrororganisation Hamas huldigt. Das merken sie erst dann, wenn man das öffentlich thematisiert, sehr glaubwürdig immer diese Einzelfälle in Anführungsstrichen. Und dann hier noch diese Erklärung, die sie hier gemacht haben. Erklärung, in den vergangenen Tagen sind frühere Social-Media-Beiträge eines Predigers aus unserem Regionalverband bekannt geworden, deren Inhalte wir strikt ablehnen. Er hat die Beiträge gelöscht und sich für deren Veröffentlichung entschuldigt. Tut mir leid, dass ich den als Löwen bezeichnet habe und die anderen als wie was. Ein tollwütigen Hund. Kann schon mal passieren. Upsi-Daisy. Zugleich hat er unmissverständlich klargestellt, dass er Antisemitismus in jeder Form ablehnt und dass entsprechende Inhalte weder seiner religiösen Überzeugung noch seinem persönlichen Werteverständnis entsprechen. Okay. Ja, Maus gerutscht oder so. Antisemitismus widerspricht grundlegenden islamischen Prinzipien, ebenso wie den Grundsätzen unserer Gemeinschaft. Okay. Kriegt man nicht viel von mit, ehrlich gesagt. Sein bisheriges Wirken innerhalb unseres Verbandes war geprägt von Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie einer klaren Orientierung an universellen Menschenrechten und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die aktuelle Situation stellt daher auch für uns als Verband einen schmerzlichen Einschnitt dar. Unabhängig von der persönlichen Distanzierung haben wir als Regionalverband die Inhalte geprüft und entschieden, den Prediger mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu suspendieren, bis der Sachverhalt vollständig aufgearbeitet ist. Also in anderen Worten, bis Gras über die Sache gewachsen ist, würde ich mal sagen. Zudem wurde seine Teilnahme an allen geplanten Veranstaltungen vorläufig ausgesetzt. Wir stehen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Fehlern. Upsi-Daisy. Dazu gehören klare Konsequenzen. Ebenso wie die Bereitschaft zur Aufarbeitung, Reflexion und persönlicher Weiterentwicklung. Ja, schade. Unser Löschen von irgendwelchen Bildern hat nicht gereicht, würde ich an der Stelle anfügen. Diese Aufarbeitung ermöglichen wir nun in einem geordneten und transparenten Verfahren. Unser Handeln richtet sich nach öffentlichen Kampagnen. Unser Handeln richtet sich nicht nach öffentlichen Kampagnen, sondern nach unseren Werten, unserer Verantwortung und einer sachlichen Prüfung der Fakten. Ja, das war das Statement und er schreibt weiter. Und es ist vielsagend, dass das öffentliche Thematisieren von Antisemitismus und Terrorpropaganda durch den IGMG-Prediger als Kampagne bezeichnet wird. Von der IGMG-Org Hannover und dem Chef von denen. Das lässt tief blicken, wenn man einen Prediger mit über 400.000 Followern, der für einen muslimischen Verband tätig war, mit der antisemitischen Hetze und Hamas-Propaganda konfrontiert, die er seit Jahren verbreitet, kommen seine Fanboys zum Vorschein, wenig überraschend mit übelsten Beleidigungen. Ja, und hier sind wir jetzt Bilder von den üblen Beleidigungen. Neben antisemitischen Beleidigungen dürfen Bedrohungen natürlich auch nicht fehlen. Sein Schicksal liegt nun in unseren Händen. Hoffentlich laufen wir diesem Verräter nicht über den Weg. Ist ja ein Zitat. Das ist ein Bastard, es ist klar, wem er dient, es ist einfach ein Judenhund. Das ist ein weiteres Zitat. Diese Reaktion auf meine Recherche zum Prediger Mustafa Özkan Gündes Duglu so heftig ausfallen, ist kein Zufall, denn er ist ein Eigengewächs der IGMG aus Deutschland. Er war lange Jahre Imam der IGMG Zentrummoschee in Hamburg und der Mevlana Moschee in Hamm-Bochum-Hövel. Besonders interessant ist, dass er kurz bevor er zum Prediger der IGMG Regionalverband Hannover wurde, Imam der Gülhane Moschee in Ankara war, also Imam der türkischen Religionsbehörde Diyanet. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob er von der türkischen Religionsbehörde Diyanet nach Deutschland versendet wurde, um seinen Dienst bei der IGMG anzutreten? Fragezeichen. Und das ist die Quelle wahrscheinlich von der Webseite. Diese ziemlich oberflächliche Erklärung der IGMG deutet darauf hin, dass Gönüşoğlu zunächst für eine kurze Zeit von der Bildfläche verschwinden wird. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er nach kurzer Zeit wieder als Imam in Deutschland tätig wird. Ja, das war die Erklärung, die wir schon vorgelesen haben. Von der ehrlichen Distanzierung und Aufarbeitung kann nur dann die Rede sein, wenn er seine antisemitische Hetz- und Hamas-Terrorpropaganda vor seinen über 400.000 Followern in deutscher und türkischer Sprache korrigiert. Denn das wäre seine Verantwortung. Korrigieren heißt, es war falsch, antisemitische Hetze zu verbreiten und die Terrororganisation Hamas zu huldigen. Ja, aber in der Türkei wird die Hamas ja nicht als Terrororganisation betrachtet, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Nicht, dass ich das gutheiße oder rechtfertigen will, aber er würde sich damit zu Hause unmöglich machen, sofort. Aber und bei Erdogan und bei der ganzen, beim türkischen Establishment, wenn er die Hamas eine Terrororganisation nennt, ist er durch. Also das wird nicht passieren, wie sie es hier auch sagen. Ja, genau. Aber wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, also das waren jetzt alles Tweets von dem Erin Güverzin, den ich auch schon mal getroffen habe für den Chat, der immer sofort fragt. Aber ich habe mich noch nicht mit dem unterhalten. Das ist mir einfach nur über den Weg gelaufen und der weiß auch nicht, wer ich bin. Weil der gute Mann ist auch ein FDP-Mitglied und was mich immer wieder verwundert, auch jemand von diesem merkwürdigen Diversitäts- liberale Vielfalt Verband, den wir ja auch schon kritisch beäugt haben. Ja, und ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass meine Heimat irgendwie eine Rubrik wird bei den Affen. Also es ist gerade nicht so einfach, in Gießen zu wohnen irgendwie. Ich war ja glücklicherweise jetzt hier bei der Geschichte zum Beispiel nicht im Land. Aber ich habe gerade vorhin mit jemandem Kaffee getrunken, der davon erzählt hat, wie er dachte, er macht mal irgendwie einen Spaziergang an dem Tag vor Weihnachten. Ich glaube, am 23. war es, ne? Ja. Ne, am 22. genau. Am 22. hat der Kollege von mir hier, ein Bekannter, einen Spaziergang in die Stadt gemacht, Richtung Johanneskirche. Und genau da ist diese Geschichte passiert. Da ist jemand irgendwie mit seinem fetten Audi in irgendwas anderes reingebrettert und hat das andere Fahrzeug halt in eine Bushaltestelle geschoben, an der ich schon viel Zeit verbracht habe. Als ich noch einen anderen Job hatte, wo ich mit dem Bus hier aus der Stadt rausfahren musste, habe ich oft an der Haltestelle gestanden. Und das ist schon komisch, wenn du dann so Bilder siehst von Leuten, die da abtransportiert werden. Eine Person schwer verletzt. Ja, und natürlich ist der Mann direkt ins psychiatrische Krankenhaus gekommen, von der Befragung aus sofort gesagt worden, natürlich ist es irgendwie ist der Armenier, der dort am Steuer saß, irgendwie nicht zurechnungsfähig. Und wieder gibt es so eine Geschichte, das ist ja irgendwie, gehört ja irgendwie auch zur Folklore dazu, dass es halt jemand ist, der selber ein Flüchtling oder ein Einwanderer ist, der irgendwie die Person dann festhält am Tatort. Gehört ja inzwischen echt irgendwie zu der Geschichte dazu. Und das ist auch hier so, dass halt jemand ihm sein Auto irgendwie eingekeilt hat und ihm dann den Schlüssel abgenommen und ihn festgehalten hat, bis die Polizei da war. Und er sagte auch, diese Person, also dieser mutmaßliche Amokfahrer, habe ihn gefragt, wo bin ich, was ist hier los? Also wusste der schon ganz genau, wo der Ausweg aus der Geschichte hinführt, meiner Meinung nach. Wenn jemand so eine Frage als erstes stellt, ist er entweder wirklich, wirklich krank oder weiß genau, was er in Deutschland sagen muss. Anhaltspunkte für eine akute Psychose, sagt man. Auf jeden Fall halt nicht schön, wenn irgendwie... Ich meine, wir hatten jetzt diese Demo, dann die andere Geschichte, habe ich die andere Geschichte erzählt, wo sie mit dem Auto durch die Eingangstür unserer Mall gefahren sind und dann in den Juwelierladen rein weiter mit dem Auto und haben dann alles rausgeräumt und sind dann raus wieder gelaufen und in ein anderes Auto gestiegen und weggefahren. Jetzt dann halt die Scheiße und dann kommt noch die Geschichte, die ich da danach eingereicht habe. Also man kommt sich mehr und mehr vor wie in einem Freiluftirrenhaus. Du kannst ja mal hier den nächsten Artikel anklicken. Ja, genau, hier. Hier haben wir jetzt dann wenige Tage später am 27. halt einen Notruf aus der Klinik, weil ein Patient dort Mitarbeiter bedroht mit einer Schere. Und diese Person hat dann wohl auch die Polizisten angegriffen und ist dann dabei von den Polizisten erschossen worden. Also ich frage langsam mich wirklich, wie ob das irgendwie echt ist, so ungefähr, weil das ist halt schon komisch, wenn das alles so nah passiert. Man hat das Gefühl, dass das Leben fällt auseinander so ein bisschen. Das ist alles nicht mehr lustig irgendwie. Ja, Gießen, jetzt die neue Rubrik bei den Weltraumarten. Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich wöchentlich. Ja. Tja, warum sollte Hannover die einzige Rubrik sein? Also. Ja. Ja. Wir haben ja, glaube ich, letztens schon mal über die steigenden Spannungen zwischen China und Japan gesprochen. Es gab ja da die Geschichte, dass japanischen Musikern wirklich beim Soundcheck für ihr Konzert gesagt wurde, dass aufgrund der politischen Spannungen zwischen China und Japan keine Auftritte mehr erwünscht sind und dass sie jetzt nach Hause reisen können. Und das hat jetzt halt eben auch Comics und Manga erreicht, weil das ist natürlich auch ein riesiger Markt, China, kann man sich vorstellen, und die chinesischen Konsumenten müssen ab jetzt auf ihren Comic-Conventions, wie jetzt eben hier auf dieser größten Comic-Convention von China, die Comic-Up heißt, und die hat jetzt, die findet gestern und heute statt in Hangzhou, Zhejiang Provinz. Und dort hat man am 19. verkündet, es wird keine japanischen Anime und Manga geben. Also, ja. Stellt euch halt vor, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Sachen das ist, aber ich kann mir halt schon, ja. Also, the event traditionally features fanworks, merchandise and cosplay tied to both Chinese and foreign properties, with Japanese anime and manga forming a significant portion of its content. Das heißt also, da wird jetzt schon die ein oder andere Halle sehr kahl aussehen. Und ein Haufen Chinesen werden ihre IP, wegen der sie vielleicht Karten gekauft haben, auch für diese ganze Veranstaltung, weil sie Merchandise oder Cosplay oder irgendeinen Scheiß oder haben an einem Kostüm gearbeitet für irgendeinen japanischen Inhalt, Pech gehabt. Schon krass. Also, ja. Was da passiert, also die Chinesen sagen, es liegt an unausweichlichen Umständen, dass diese Sache gecancelt werden musste. Aber ja, wissen wir alle, woran das liegt. Am Kommunismus. Oder an irgendwas Komischem, das den Kommunismus als Haupt trägt. Tja, kulturelle Hegemonie. Tja, hier haben wir den zweitekelhaftesten Artikel, den ich diese Woche gefunden habe. Babys sind doch süß, es sei denn, es sind Jungen. Ekelhaft. Der Artikel beginnt mit einem Beispiel von einer Influencerin. Sie hält das Smartphone an ihr Gesicht, ganz nah. Es soll ruhig jeder sehen können, dass sie weint. Seit ein paar Wochen wächst ein neues Leben in ihrem Bauch heran. Die Schwangerschaft verläuft gut. Doch Milena Reschka erzählt ihren 150.000 Followern, sie habe kein gutes Gefühl. Ein Gedanke will ihr einfach nicht aus dem Kopf gehen. Was, wenn es kein Mädchen wird? Gott, geht die Welt unter. Ja, in dem Artikel geht es um den Trend, dass Frauen und Eltern generell keine Jungs mehr haben wollen, sondern Mädchen haben wollen. Was einerseits ein Social-Media-Trend ist, dem mehrere Frauen hinterherrennen, so. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, die, kommen wir gleich mal dazu. Es gab ja früher eine Präferenz gegenüber Männern, weil Männer sind ja stärker als Frauen, bringen die Familie weiter und so weiter und so fort. Da wird drauf hinausgegangen, man kennt ja die kulturellen Tendenzen. Ich denke mal, gerade in einem bestimmten kulturellen Umfeld wird wahrscheinlich die Präferenz weiterhin bei Jungen liegen. Ne? Ihr kennt ja ein konservatives, religiös geprägtes Umfeld in Deutschland. Ne? Ja, wisst ihr, worauf ich anspreche? Oder alle eigentlich. Ne? Und Daten zeigen ein komplexes Bild. Umfragen nach dem Wunschgeschlecht können verzerrt sein, weil es sozial erwünschte Antworten gibt. Wer Eltern nach den Hoffnungen an ihr ungeborenes Kind fragt, bekommt recht sicher zu hören: Hauptsache gesund. Jaja, also halt, ja, mal so. So, doch Forscherinnen aus Warschau fanden einen Umweg. Die sind clever. Sie schauten nicht auf das, was Eltern sagen, sondern das, was sie tun. Jaja, die sind Schlingel. 2023 haben sie untersucht, wie sich das Fortpflanzungsverhalten unterscheidet, wenn das erste Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Das Ergebnis: in einigen Ländern, vor allem Tschechien, Litauen und Ungarn, sehr viel Relevanz für hier natürlich, hörten die Eltern eines erstgeborenen Mädchens häufig mit dem Kinderkriegen auf. Das deutet darauf hin, dass sie zufrieden waren. Eltern eines Jungen hingegen bekamen deutlich häufiger weitere Nachwuchs. Mhm. Okay, ja, das ist diese Studie, aber diese Zahlen sind nicht ganz belastbar. Aus den Zahlen der Warschauer Studie Ursachen abzuleiten, ist nicht einfach. Das steht hier wirklich. Eine der Autoren, Eva Kruschowska-Torczewska, okay, wagt es dennoch. Sie vermutet, dass es für den Wunsch nach Mädchen gleich zwei Argumente sprechen. Das erste ist, dass gerade in Osteuropa die Altenpflege vor allem ins Private verlagert ist. Okay, ja, also ne, Pflege. Dann der zweite Grund: Frauen haben heute in vielen Ländern vergleichbare Möglichkeiten wie Männer. Sozial und finanziell können sie längst selbstständig sein und ihre Eltern unterstützen. Ja, das hört sich jetzt, ne, wie gesagt, ne, irgendwas aus den Zahlen abzuleiten ist nicht einfach, aber die Dame vermutet das einfach mal. Aber natürlich gibt es weitere soziale Trends, die das erklären können. Ne? Beispielsweise, hier wird wieder eine Amerikanerin rangezogen, das Buch Boy Mom von 2024. Ne? Man könne ja heutzutage nicht mehr wissen, was ein Mann heute noch alles werden könne. Vergewaltiger, Amokläufer, Insel, Mannkind, Mansplainer, Besserwisser, Busenstarrer, Geburtstagsvergesser, Studentenverbindungsmitglied, Angeber, Homophober, wichtigtuerischer Kiffer, Verweigerer emotionaler Arbeit, Nichtabwischer der Küchenarbeitsplatte. Der Versuch, gute Söhne zu erziehen, ist eine hoffnungslose Aufgabe. Mhm. Ja, früher habe man jemanden gebraucht, der den Hof übernimmt. Heute soll das Kind das eigene Leben bereichern und möglichst reibungslos in den Alltag integrierbar sein. Ein Saugroboter mit Windeln. Ein Freund auf Augenhöhe, der sich fast von allen erziehen lässt. Okay. Eine Studie von kanadischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern zufolge bevorzugen Eltern Kinder, die gewissenhaft und verträglich sind. Ach nee. Mädchen werden sich gewünscht, weil man ihnen oft solche Eigenschaften zuschreibt. Ja, okay. Mhm. Den Beweis, dass Frauen keine Jungen wollen, sehe ich immer noch nicht, aber ja. Aber man darf es damit nicht übertreiben. Hier wird ein bisschen auf die Bremse getreten. Wenn die emotionale Bindung gestört ist und man das Kind als etwas Fremdes empfindet, kann es eine Bonding-Störung geben. Gemeint ist eine gestört emotionale Bindung unmittelbar nach der Geburt. Das ist aber die große Ausnahme. In der Regel akzeptieren Eltern ihre Kinder. Ach nee. So, und die Milena Reschka, die geweint hat, weil sie Angst hat, dass sie einen Jungen bekommt. Tja, sie hat einen Jungen bekommen und inzwischen ist ihr Sohn 3 Monate alt und sie sagt, ach, irgendwann ist die negative Gefühlslage vorbei. Die Vorfreude hat dann doch alles andere überlagert. Jetzt ist er da und alles ist ruhig. Ach, ach was. Hm. Ja. Ja, okay, ne? Gestörte Person schreiben Artikel. Und ja, das ist wie ein Trend, der irgendwie Frauen eingeredet wird, wie früher aus irgendwelchen Frauenzeitschriften oder sowas, habe ich den Eindruck. Es ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen, aber klar, ne, toxische Männlichkeit und bla bla bla, das ist schon, das kennen wir ja. Ne? Das kennen wir ja. Aber ach, was ist das für eine Süddeutsche Zeitung, was ist das für ein Niveau? Die Studie bietet keine Zahlen, aber die eine Autorin vermutet am Telefon Folgendes. Ach, was soll das denn? Naja. So, und der ekelhafteste Artikel. So. Ja, das ist ein Essay, der von einem internationalen Forschergruppe quasi zusammengetragen wurde. Ach ja, Archiv ist heute besonders hilfreich, ja. Wurde im Endeffekt zusammengetragen und hier geht es um ein Thema, was natürlich sehr ekelhaft ist. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Notizen raussuchen. Wo ist es denn? Naja, egal, dann steige ich einfach direkt ein. Es geht im Endeffekt um Beschneidung von Frauen. Ja, Beschneidung von Frauen. Wer mag das? Ich mag es nicht. Mögt ihr das? Ne? Die Autoren mögen es auch nicht, aber sie sagen, es gibt ein grundsätzliches Problem. Ach Mensch, ich hatte es mir übersetzt, aber jetzt geht es natürlich wieder nicht. Also im Endeffekt geht es darum, dass man nicht mehr von Female Genital Mutilation, also Verstümmelung, reden soll, weil man damit ja erstmal kulturelle Eigenschaften irgendwie missbraucht, ne? Weil man von einer westlichen Sicht auf die Dinge im Endeffekt ausgeht, von einer westlichen Sicht auf die Dinge ausgeht und das ist alles schlecht. Ach, ich wünsche, ich hätte meine Notizen, dann könnte ich euch das Deutsch finden. Aber ich lese mal auf Englisch dann vor. Despite the grounding in human rights and health advocacy, we are arguing that a ubiquitous standard tale obscures the diversity of practices, meanings and experiences among those affected. Ja, also ne, im Endeffekt sagen sie, ja, das ist, man darf nicht verallgemeinern, ne, es ist eine individuelle Erfahrung und teilweise kann es auch eine positive Erfahrung für die Frauen sein oder keine negative. Ja, also super. Moment, ich übersetze es jetzt doch nochmal eben, dann machen wir es besser, bevor ich es immer im Kopf mache. Ja, in diesem Artikel untersuchen wir die Schäden, die durch Anti-Female Genital Mutilation Diskurs und die entsprechenden Maßnahmen entstehen. Obwohl diese auf Menschenrechten und Gesundheitsförderung basieren, wir argumentieren, dass eine weit verbreitete Standarderzählung die Vielfalt der Praktiken, Bedeutung und Erfahrung der Betroffenen verschleiert. Dieser Diskurs, der stark von einem rassistischen und ethnozentrischen Rahmen geprägt ist, hat zu unbeabsichtigten, aber schwerwiegenden Folgen geführt. Dem Verlust des Vertrauens in das Gesundheitswesen, dem Unterdrücken abweichender oder differenzierter Stimmen aus der Bevölkerung, Racial Profiling und der unverhältnismäßigen rechtlichen Überwachung von Migrantenfamilien. Darüber hinaus heben wir einen besorgniserregenden Doppelstandard hervor, der vergleichbare Genitaloperationen in westlichen Kontexten legitimiert, während ähnliche Eingriffe in anderen Kontexten verurteilt werden. Also die männliche Beschneidung zum Beispiel, ja? Ihr versteht, was hier gerade miteinander verglichen wird. Eine rostige, ja, Klinge und so. Und also ja, es ist vor allem halt meilenweit voneinander entfernt in den Auswirkungen. Das ist völlig lächerlich, das zu vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Wir fordern einen ausgewogenen und faktenbasierten Journalismus, der eben solche Politik und einen eben solchen öffentlichen Diskurs auslöst, der die kulturelle Komplexität berücksichtigt und die reduzierende und stigmatisierende Wirkung des Begriffes Verstümmelung meidet. Also man darf es nicht als das bezeichnen, was es ist. Eine Neubewertung der Strategien ist notwendig, um sicherzustellen, dass nicht genau jene Ungerechtigkeiten reproduziert werden, die bekämpft werden sollen. Ja, also das ist schon recht eklig. Wenn du ein bisschen weiter runterscrollst, da gibt es bei 20% quasi Highlights of 7 Things to Know About Female Genital Surgeries in Africa. Also ein paar Fakten über Verstümmelung, die man sich mal vor Augen führen sollte, weil deswegen ist es ja alles gar nicht so schlimm. Moment, weiter geht's mit der Übersetzung. Forschung von Gynäkologen und anderen Experten haben gezeigt, dass ein hoher Prozentsatz, ein hoher Prozentsatz der Frauen, die sich einer Genitaloperation unterzogen haben, ein erfülltes Sexualleben mit Lust, Erregung und Orgasmus führen und dass die Häufigkeit ihrer sexuellen Aktivität im Allgemeinen mit der anderen Frauen vergleichbar ist. Die viel diskutierten und reißerisch dargestellten reproduktiven Gesundheitsprobleme und langfristigen medizinischen Komplikationen im Zusammenhang mit weiblichen Genitaloperationen, also Verstümmelungen, in Afrika sind selten und stellen eher die Ausnahme als die Regel dar. Ach ja? Weibliche Genitaloperationen in Afrika werden von vielen Insidern aus Afrika als ästhetische Verschönerung des Körpers betrachtet. Und nicht als Verstümmelung. Traditionelle Genitaloperationen beschränken sich nicht auf Mädchen und werden fast immer parallel zu traditionellen Genitaloperationen bei Jungen durchgeführt. Ach so, ja, was wird denen durchgeschnitten? Dass sie keinen Orgasmus mehr haben können? Dass sie keinen Ständer mehr bekommen? Was? Worüber reden die hier? Der empirische Zusammenhang zwischen Patriarchat und Genitaloperation ist nicht ausreichend belegt. Ach, an der Stelle ist auf einmal ein Beleg nötig, oder was? Ich bin hier am Rotieren, ne? Nochmal. Hier ist auf einmal ein Beleg für die Schuld des Patriarchats nötig. Der empirische Zusammenhang. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ihr seid solche Heuchler. Euch sind Menschen vollständig egal. Ja, nicht alle Menschen, da komme ich gleich auch noch zu. Es gibt auch noch einen Transgender-Engel, aber da komme ich gleich zu. Es ist traurig. Dann, in Afrika werden Genitaloperationen bei Frauen in der Regel von Frauen selbst durchgeführt. Das macht alles besser. Ja? Die Ergebnisse der WHO-Studiengruppe zu weiblicher Genitalverstümmelung und geburtshilflichen Folgen sind Gegenstand von Kritik, die bisher nicht ausreichend öffentlich thematisiert wurde. Also, dass Frauen dann halt auch Probleme beim Gebären von Kindern haben durch diese Verstümmelung. Darum geht's. Ja, und das ist noch nicht ausreichend untersucht. Was ist das für ein Argument für was, bitte? Die vorliegenden Erkenntnisse stützen nicht die reißerischen Behauptungen der Medien. Genitaloperation, Verstümmelung. Bei Frauen seien eine Ursache für perinatale oder mütterliche Sterblichkeit. Genauso wie alle anderen gesundheitlichen Probleme. Nee, gibt's gar nicht. Ne? Gibt's gar nicht. Ja. So, und generell gibt es halt massive Probleme. Also diese Fakten muss man sich vor Augen führen. Und dann gibt es noch weitere massive Probleme. Und zwar werden alternative Kulturen werden gesilenced. Ne? Silencing of alternative voices. Ja, also Tradition und sowas muss sein. Ne? Die Second Wave Western Feminists popularized the Standard Tale. Also die Second Wave westlichen Feministen haben diese Erzählung in die Welt gesetzt. Das ist eigentlich alles gar nicht so. Ja, ich zitiere jetzt einfach nur noch, sag mal, das ist alles ekelhaft. Moment. Ja, es gibt verschiedene Arten von Frauenbeschneidungen. Ja, schön. Frauen trauen sich nicht mehr in Krankenhäuser. Deswegen, alles klar, Healthcare. Moment, wo war das jetzt? Ja, Frauen sind traumatisiert, weil sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn sie es nicht machen. Ja, es gibt eine Vereinfachung des Diskurses und die kulturellen Eigenheiten, regionalen Eigenheiten werden nicht gewürdigt. Es gibt nur sehr wenige. Moment. Das übersetze ich nochmal. Das ist auch super. Es führt zu Doppelstandards. Ja, Moment. Die Sensationsgier, die Verbreitung von Mythen und das weit verbreitete Misstrauen haben Gesetze und Überwachungsmaßnahmen legitimiert, die Menschen schaden und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz untergraben. Obwohl diese Gesetze und Maßnahmen angeblich Mädchen schützen sollen, können sie auch das Gegenteil bewirken. Zu diesen Schäden gehören die Untergrabung der Gleichheit durch die Schaffung von Doppelstandards im Gesetz, seine Auslegung oder seine Durchsetzung. Ja, okay. Die Beeinträchtigung der Privatsphäre, der Autonomie und der Selbstbestimmung der Einzelpersonen, der Selbstbestimmung von Familien und Gemeinschaften, der traditionellen Werte, unter anderem durch übermäßige Überwachung ethnischer und rassifizierter Familien und Mädchen, also in westlichen Ländern jetzt, und die Untergrabung des sozialen Vertrauens, des Gemeinschaftslebens und der Menschenrechte. Im schlimmsten Fall haben die Auslegung und Durchsetzung von Gesetzen Mädchen und Frauen zu passiven Opfern degradiert. Ne, die können sich nicht selbst wehren, das sind nur passive Opfer, ne? Ihre Rechte und Glaubwürdigkeit werden untergraben. Die Rechtsstaatlichkeit, das Gemeinschaftsleben und das Vertrauen in staatliche Institutionen und Fachkräfte werden gefährdet. Ja, okay. Und ja, dann gibt es einfach nur noch den Vergleich. Moment. Wo war das denn jetzt mit den Transgender-Dingern? Na, ich finde es jetzt nicht mehr genau. Aber es war im Endeffekt transgender-angleichende Operationen sind in westlichen Ländern erlaubt und das wäre halt ein Double Standard, dass man das hier nicht erlauben würde, den Leuten selber an ihren Genitalien rum zu manipulieren. So, ja. Ja, und dann, in some European countries, people working in regulated professions, also Krankenschwestern und so, are legally subject to mandatory reporting. Ja, also wenn das in einem Krankenhaus auffällt, dass eine Frau beschnitten ist, dann wird das an die Behörden gemeldet. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ne? Also das untergräbt noch weiter das Vertrauen, dass sie gar nicht ins Krankenhaus gehen und deswegen an anderen Krankheiten sterben. Also ihr merkt, das Ganze ist ganz schlimm und wir müssen unbedingt mit diesem Stigma der Female Genital Mutilation aufhören. Man darf das auch nicht Verstümmelung nennen, das ist einfach eine Operation. Das ist eine ästhetische Verschönerung. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ne, ihr Leute. Ne, am Anfang sagen die noch so, ja, obwohl nicht alle Leute, die meisten Leute sind gegen die generelle Praxis, aber wir müssen halt damit richtig umgehen. Ne, also, keine Ahnung, kognitive Dissonanz hoch 10. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Richtig, richtig ekelhaft. Ja, also, was soll ich noch dazu sagen? Super leid. Ich hoffe, keiner von euch war jetzt am Essen. Habe ich euch den Appetit verdorben. Hm? Ja, wie isst man den da richtig? Ja. Passt, ja. Ja, genau, das war einfach nur so ein Beifang von mir. Habe ich halt gesehen auf Social Media, Spiegel Panorama, gibt's hier, könnt ihr euch ein Video anschauen, wo ich erklärt wird, wie man einen Döner isst. Wo beiße ich zuerst ab? Sollte ich die Zwiebeln weglassen und wie zum Teufel kleckere ich mich nicht voll? Zwiebeln weglassen bei einem Döner, das fängt ja schon gut an. Ja, also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man isst. Im Spiegel wird euch geholfen. Maria Herbst und Jakob Steiner. Anatomie der Anti-Zeitenwende. Konturen einer AfD-Außenpolitik. Ja, fand ich ganz interessant. Eine Analyse vom DGAP. Das ist halt, ja, eine Council on Foreign Relations Deutschland, mehr oder weniger. Und ja, die haben hier mal die außenpolitische Strategie der AfD untersucht und sind zu einigen, meiner Meinung nach, interessanten Schlussfolgerungen gekommen. Im Endeffekt geht es darum, dass die einige Ansatzpunkte kritisieren und sagen, ja, das ist illiberal und so weiter und so fort, aber es ist Teil eines internationalen Mentalitätswechsels, was die Policy angeht. Und man muss sich mit diesen Themen befassen, weil es halt eine internationale Strömung ist, die auch auf Deutschland und Europa starken Einfluss hat. Und dass die AfD tatsächlich da bestimmte Themenpunkte aufgreift, die andere Parteien nicht aufgreift. So, und fand ich einfach interessant, weil generell wird es kritisiert, aber es wird gleichzeitig gesagt, so, vielleicht haben sie doch einen Punkt. So, kommen wir mal auf die einzelnen Punkte. Punkt 1, Priorisierung nationaler Interessen über wertebasierte Außenpolitik. So, die liberale wertegeleitete Diplomatie sei ineffektiv. Stattdessen braucht man eine pragmatische Außenpolitik, die nationale Interessen und kulturelle Identitäten schützt, anstatt universelle Werte wie Demokratieexport zu fördern. So, und so. Es wird derzeit halt, also die sagen dann, man muss halt überlegen, wie man mit den Thesen umgehen kann, ohne moralisch repressiven Ausschluss, sagt die DGAP. Ja, also man muss diese Themen diskutieren. Man darf zum Beispiel nicht den moralischen Ausschluss nehmen, das ist egoistisch und antidemokratisch. Man könnte eine ernsthafte Debatte durch vergleichende Analysen erfolgen lassen. Expertenpanels in Thinktanks diskutieren Vor- und Nachteile anhand historischer Beispiele, wie de Gaulle's Frankreich, wo nationale Prioritäten Stabilität brachten, versus Fälle wie den Irakkrieg, der wertebasierte Interventionen scheitern ließ, um evidenzbasierte Gegenargumente zu entwickeln. So. Befürwortung einer multipolaren Weltordnung. Die AfD sieht in der multipolaren Welt eine Chance für Deutschland, autonom mit Mächten wie Russland und China zu kooperieren, um Einfluss zu gewinnen, statt unter US-Hegemonie zu stehen. So, dies passt zu globalen postliberalen Trends. Unipolare Strukturen werden aufgesplittert, ne? Statt Hier passiert die Diskussion, also es wird auch mal gesagt, ne, was ist denn hier die moralische Repression? Verbote von Diskussionen und Diskussionen werden ausgeblendet, was diese multipolare Weltordnung angeht. Eine konstruktive Debatte könnte in Universitätsforen stattfinden, durch Literaturreviews zu Konzepten wie Multipolarität und Simulationen geopolitischer Szenarien, die Risiken wie Allianzinstabilitäten mit illiberalen Staaten gegen Vorteile wie Diversifikation von Handelsbeziehungen abwägen, um rationale Alternativen zu erarbeiten. Ne, also man muss sich damit auseinandersetzen, man darf es nicht einfach totschweigen und diese Diskussionen finden halt nicht statt. Plädoyer für ein Europa der Nationen. Eine EU-Zentralisierung wird abgelehnt und es wird ein Europa souveräner Staaten gefordert. Klammer auf. Was wir ja eigentlich haben sollten, Klammer zu. Es orientiert sich an Modellen wie Orbans Ungarn, das kulturelle Unterschiede respektiert, nationale Souveränität über supranationale Regeln stellt. Liberalismus und Migration ist zu bekämpfen. Und hier auch wieder, wie soll damit umgegangen werden, anstelle moralischer Verurteilung, beispielsweise die Bezeichnung als rückwärtsgewandt, könnte eine ernsthafte Auseinandersetzung über Bürgerräte oder Medienrunden erfolgen. Internationale Vergleiche mit Brexit oder Visegrad-Gruppe könnte beleuchtet werden. Wie können dezentralisierte Strukturen innere Kohäsion stärken? Ne? Also weniger Zentralismus, mehr Dezentralismus. Ja, und ne, das fand ich einfach nur ganz interessant, weil hier einfach mal ein paar Punkte beleuchtet werden, die ja einfach in den Diskussionen nicht so oft vorkommen. Es wird sich ja meistens auf die Innenpolitik beschränkt, dass die AfD halt ein außenpolitisches Profil hat, ist halt da. Ich stimme dem nicht allen zu, aber man darf sie halt nicht ausblenden. Das sagt DGAP hier. Die Sachen sind für sich genommen kritikwürdig, aber man muss sich damit auseinandersetzen, weil ja auch dort Punkte bestehen, die in einem Diskurs zu einer besseren Einschätzung der geopolitischen Realität führen. So. Und auch interessant, natürlich hat das Ganze auch einen kulturhegemonistischen Anspruch, wo die AfD sich ja auf Gramsci beruft, haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, was halt seltsam ist. Ne, da geht es halt um die kulturelle Hegemonie von rechts. Ne, dass halt die Kulturrevolution, dass halt im Endeffekt, bevor es eine politische und eine verfassungsmäßige Änderung geben kann, erstmal ein kultureller Wandel herbeigeführt werden muss. Was ja eigentlich klar ist. Ne? Aber ja, auch die AfD mag Gramsci. Kulturmarxismus. Ja. Grüne Fonds finanzieren Tod. Wie EU-Regeln Klimamilliarden in die Rüstungsindustrie lenken. Ja, die haben ja die Regeln geändert. Was hilft der Umwelt? Was ist ESG? Also nicht nur Sozial, Umwelt und da wurde ja im Endeffekt im Juli eine Sonderregelung gemacht, dass im Endeffekt es gibt ja die hellgrünen Fonds und die dunkelgrünen Fonds, ne? Also die Fonds, die besonders umweltschützend sind und die Fonds, die umweltschützend sind mit Einschränkungen. Und die hellgrünen sind halt die Light-Version, ne? Kommen auch so Ölfirmen und sowas können auch noch mit rein, aber nur, wenn sie genug Zertifikate kaufen und schön andere Projekte haben und sowas. Ne? Und die dunkelgrünen Fonds, die halt wirklich hart Klimawandel schützen sollen, und Teil dieser dunkelgrünen Fonds sind im Endeffekt ja alle Rüstungsfirmen, außer die Teile der Firmen, die aber schon längst ausgelagert wurden, die so Sachen wie Antipersonenminen und sowas herstellen. Also von Rheinmetall über Airbus und Krauss-Maffei und was es nicht alles gibt. Und ja, eine MTU Aero Engines auch noch. Und ja, eigentlich galt es vorher so, Waffenhersteller können nicht als nachhaltig gelten. Ja, da der zentrale Zweck ihrer Produkte darin bestehe, zu verletzen, zu zerstören oder zu töten mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Wie gesagt, seit Juli dieses Jahres gilt das nicht mehr. Die Rüstungslobbyisten, die seit 2021 auf die EU-Kommission einwirkten, haben ihr Ziel erreicht. Ihr Argument, Sicherheit sei Voraussetzung für Frieden und damit für Nachhaltigkeit. Nochmal, Sicherheit sei Voraussetzung für Frieden und damit für Nachhaltigkeit. Wir werden von Dieben, Taschenspielern und Schlangenölverkäufern regiert. Ich meine, die Logik ist nicht grundfalsch. Wenn man sich im Krieg befindet, ist es schwierig, die Umwelt zu schützen. Aber wisst ihr, wann es auch schwierig ist, die Umwelt zu schützen? Wenn man es sich wirtschaftlich nicht leisten kann. Ha, naja, egal. Heute wirbt die Kommission offen dafür, dass nachhaltige Finanzierungsregeln mit Investitionen in die Verteidigungsindustrie voll kompatibel seien. Mhm. Beispielsweise, Kritiker werden abserviert, bei einer von der EU-Kommission organisierten Forum im November 2024, ne, im Vorfeld dieses Entschlusses, wurde in Brüssel ein Vertreter der deutschen Genossenschaftsbank Pax Bank für Kirche und Caritas von einer Veranstaltung ausgeschlossen, nachdem er öffentlich in Frage gestellt hatte, wie Waffenhandel mit Nachhaltigkeitskriterien vereinbar sein könne. Zur Begründung teilte die EU-Kommission mit, er habe die Sitzung gestört. Tja, während viele Europäer glauben, ihr Geld für Klimaschutz und arbeitet für Klimaschutz und soziale Verantwortung, landet es zunehmend in der Rüstungsindustrie. Ja, und da geht es halt um Fonds, die ein gewisses Rating bekommen, die als grün geworben werden. Und es gibt ja auch Compliance-Richtlinien, die gewissen Firmen vorschreiben, nicht nur welches Rating die Anlagen haben müssen. Es muss darf ein gewisses Rating nicht unterschreiten, ne? Damit man da überhaupt anlegen kann, so gibt es auch diese Kriterien. Es muss 30% oder sowas muss in grüne Investments gemacht werden. Und das ist natürlich super, dass man das dann auch mit Rüstungstechnik machen kann. Weil seitdem die Rüstungskonzerne Teil von diesen ganzen grünen Fonds sind, ist die Kursentwicklung dieser grünen Fonds besser geworden. Wer hätte es gedacht? Ja, allein der Kurs von Rheinmetall könnt ihr euch angucken im letzten Jahr. Ne? Und ja. Das ist, ja, ne? Hinten und vorne wird einfach Blödsinn gemacht. Ja, illegaler Müll aus Deutschland. Ja, da gibt es die Firma Rot. Das ist ein Windpark-Entsorgungsfirma. Rot International GmbH aus Bayern. Und ja, die haben viele Aufträge für Recycling von Windkraftanlagen und Flugzeugen auch. Aber die spezialisieren, also die machen beides, aber hauptsächlich Windkraftanlagen. Und hier geht es auch darum. Und ja, die sind dabei mehr oder weniger erwischt worden, wie sie illegal Müll abgeladen haben in Tschechien. So, mit krimineller Energie. Die sind auch angeklagt worden. Die Firma befindet sich jetzt in der Insolvenz, was es natürlich alles noch ein bisschen komplexer macht, weil der Müll, der jetzt da in Tschechien rumliegt, den kann die Firma halt nicht wegmachen, weil sie insolvent ist. Deswegen muss Bayern dafür bezahlen. Ja, ein kleiner Teil des gelagerten Abfalls wird am Donnerstag und Freitag zurück in die Oberpfalz gebracht. Hier sind es 35 Tonnen gesundheitsschädlichen Carbonstaubs, die in großen Säcken vor Ort abgestellt worden waren. Das sind halt ja Sachen von Windkraftanlagen, die im Endeffekt Giftmüll sind, die nicht weiter recycelt werden können. Die müssen irgendwo gelagert werden. Und das ist teuer, aufwendig. Es gibt auch Methoden, die Sachen zu recyceln. Die sind aber noch nicht recyceln, sondern halt irgendwie sicher zu verwerten oder sonst was. Die werden aber nicht genutzt, weil es zu teuer ist. Ne? Insgesamt lagern immer noch 317 Tonnen deutschen Mülls. Auch hier handelt es sich um Unterlassenschaften der Firma Rot International. Ja, das Unternehmen ist auf die Demontage von Flugzeugen und Windrädern spezialisiert, hatte ich ja schon gesagt. Und als erstes war die illegale Müllhalde in der Gemeinde Jirikow bekannt worden. Im Herbst hatte die Regierung der Oberpfalz für den Abtransport des Schrottes dort gesorgt. Seitdem wird immer mehr gefunden. Über den großen Rest der illegalen Deponie in Brünn wollen die tschechische und die deutsche Seite erst bei einem Treffen im Januar verhandeln. Ja, bisher hatte die deutsche Regierung daran gezweifelt, dass auch dieser Teil von der Firma Rot International stammt. Ja, doch, es ist so. Ja, und einfach nur interessant. Ne? Die Windkraftanlagen werden von den Firmen... Ne? Es gibt ja ein Problem mit den Windkraftanlagen, dass es da teilweise pauschale Verträge gibt. So, ne? Und also wenn du ein Windrad aufstellst, haftest du auch für den Rückbau, aber nur bis zu einem gewissen Eurobetrag. Da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, dass diese Beträge einfach illusorisch sind, wenn es teilweise 3 bis 4 Millionen Euro kostet, so ein Ding abzubauen und zu recyceln und alles. Und dann sind da Rückstellungen für 250.000 Euro oder sowas gemacht worden. So, und dann gibt es ja auch noch das Haftungsrisiko, dass wenn die Firma oder die Person, dem das Windrad gehört, nicht dafür aufkommen kann, ja, dann haftet die Person, dem das Land gehört, auf dem das Windrad steht und muss die Entsorgungskosten tragen. Und wenn die das nicht zahlen kann, dann haftet der Staat. So. Und so einen ähnlichen Fall haben wir jetzt beim nächsten Fall. Da ist ein Windrad umgekippt. So. Und Windräder sind ja schön und die machen kaum Geräusche und das ist ja alles so nachhaltig und so toll. Aber dass halt ein Windrad auch mit sehr viel Material gebaut werden muss, ne, von dem Betonfundament über die Glasfaserelemente, die giftigen Gase in den Elektronikteilen. So, da gibt es halt ziemlich viel. Und hier haben wir jetzt einen Fall, wo ein Windrad aus Grund von strukturellen Schwächen umgekippt ist. Ne? Und ich lese einfach mal vor, weil so lange ist es nicht. In welchem Umfang Öl nach dem Teilansturz eines Windrads in Havixbeck im Kreis Coesfeld in den Boden sickert, ist nach wie vor unklar. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Öl? Ja, es muss ja auch geschmiert werden, nicht wahr? Der Hersteller Nordex sagt, der größte Teil sei inzwischen gebunden und abgepumpt worden. Möglicherweise müsse aber noch Boden ausgebaggert werden. Ja. Genau wird es der Hersteller erst wissen, wenn die Reste der 200 Tonnen schweren Gondel geborgen sind. Dabei handelt es sich um das Maschinenhaus des Windrades oben auf dem Turm. Erst dann kann sich ein unabhängiger Bodengutachter ein konkretes Bild machen, auch bezüglich anderer Stoffe. Mhm. Die gute Nachricht, das extrem klimaschädliche Treibhausgas Schwefelhexafluorid ist bei der Havarie nicht freigesetzt worden. Ja, yeah, Applaus! Ne, das ist dieses Klimagas, wo ein Windrad, wenn da das Gas entströmen würde, würde das irgendwie 10.000 Autos, die ein Jahr lang gefahren werden, entsprechen vom CO2. Juhu. Ja, irgendwie, die Zahlen stimmen jetzt nicht, aber es ist einfach extrem. So, und ne, wird halt so. Naja, egal. Laut Nordex kommt das Gas zwar in den elektrischen Schalterlagen solcher Windräder zum Einsatz, die entsprechenden Bauteile seien aber unbeschädigt. Na, hoffentlich stimmt das auch, wenn die Sachen weggeräumt haben. Tja, unterdessen ziehen sich die Bergungs- und Abrissarbeiten hin. Nordex rechnet erst in etwa 2 Monaten damit, dass an der Einsturzstelle der nötige große Kran aufgebaut wird. Mhm. Er wird für die endgültige Demontage der alten Anlage und auch für den Bau des neuen Windrads benötigt, weil klar, das macht natürlich direkt wieder ein neues Sinn. Repower. Ja, der weitere Windkraftpark wurde geprüft, es gibt keine weiteren Sicherheitssachen mehr, aber das größte Problem sind natürlich, laut Havixbecks Bürgermeister Jörg Mildgen, in Klammern Grüne, hat die Gemeinde direkt nach dem Windrad-Einsturz viele negative Kommentare per Social Media erhalten. Warum bloß? Wer könnte das sein? Die Urheber? Windkraftgegner. Natürlich, diese verbohrten Leute, ich meine, dass da das Ding umkippt und da Öl in den Boden fließt und dass es ganz viel Geld kostet und dass die Stadt ja auch dafür bezahlt, ne? Und ja, das ist natürlich alles nicht kritikwürdig. Das muss alles das arme Habeck-Wix selber zahlen. Ja, und hier Habeck-Wix haben wir halt hat gar nicht so viel Geld. Das ist ja ein Windpark. In Habeck-Wix. Das ist ja ein Windpark und hier gibt es eine Versicherung. Hier gibt es auch Rücklagen, die für solche Fälle gebildet werden müssen und die reichen anscheinend alle nicht aus. Und der Staat muss einspringen bei den Kosten. Also ich weiß nicht, ob er die vollen Kosten bezahlt, aber es wird auf jeden Fall ein Teil der Kosten vom Staat übernommen. Und es ist einfach sehr seltsam. Aber gut, vielleicht müssen die dann noch ein Ordnungsgeld zahlen. So holt sich der Staat das Geld wieder von diesem Windparkbetreiber zurück. Mal gucken. Aber diese ganze Sache mit den Windrädern ist einfach komplizierter. Ich will es nicht verteufeln, aber es ist einfach nicht die Lösung. Ja. Es ist halt nicht das, was die Leute sich vorstellen. Leider. Ich hoffe, dass die Leute in Habeck-Wix bald wieder gut schlafen. Havixbeck, ja. Oh, Havixbeck? Oh, sorry, habe ich es falsch gesagt. Ach ja, und dann, ich habe leider nicht so viele schöne 2025 Zusammenfassungen gesehen. Darum dachte ich, nehmen wir mal ein Thema, was wir noch nicht hatten so, oder nicht so oft hatten. Und zwar Dinosaurier. Ja, neue Dinosaurier wurden gefunden. Viele in China. Ja, da gibt es den Sava Fire Ringpoche. Ne? Also kannst du einfach mal durch. Das sind alles im Endeffekt keine komplett neuen Dinosaurier, das sind Abarten von denen, die wir kennen. Ne? Und hier haben wir einen Stegosaurus Verwandter, der nicht in China gefunden wurde, sondern in Marokko. Ne? Und ein Ankylosaurer, ne, der könnte, hat einen sehr starken Schuppenpanzer, einer der stärksten. Dann haben wir noch einen langhalsigen, den Dunnychus Zogbaati, ne, also auch in China gefunden. So, und wer weiß, wir brauchen einen neuen Jurassic Park natürlich für neue Tiere. Dann wurde ein Fossil gefunden, da haben die keine Computerbild zugemacht, warum auch immer. Na, ein Chirapax, ein entfernter Verwandter von dem Velociraptor, ne, den man ja aus Jurassic Park kennt. Ne, dann kommt der erste mit Federn. Ne, ihr wisst ja so die Sache. Hatten die Dinosaurier Federn? Man weiß es nicht so ganz genau. Aber ja, und hier haben wir den Bamynornis sengensis, auch in China gefunden. Und ja, ein riesiger Vogel. Ne, einer der ersten, wo die Evolution von Dinosauriern in Richtung Vögel abgedriftet ist, wo sie auch kleiner geworden sind und so. Das wäre genau das Richtige. Sowas wünsche ich mir ja immer, wenn ich so kleine Kinder sehe, die hinter Vögeln herrennen, um die zu erschrecken und so. Wünsche ich mir immer, dass so ein großer Vogel kommt und nach den Eltern pickt. Das wäre die richtige Größe, glaube ich. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen, kein T-Rex, aber einen Raptor, den Joaquin-Raptor Casali in Patagonien gefunden. Und ja, ein riesiges Raubtier, das die ganze Patagonien terrorisiert hat damals. Ja, also wie gesagt, das Jahr 2025 hat uns viele Sachen gebracht. Ich wollte hier mit ein paar Dinosauriern anfangen, aber es gab auch noch ein paar andere Sachen. Rede ich einfach mal. Meine Lieblingsstudie dieses Jahr war, man kann Kühe wie Zebras anmalen und dann werden die weniger von Fliegen und anderen Insekten traktiert, was besonders gut ist für südliche Weidegebiete, weil gerade Moskitos und andere Tiere den Kühen da sehr stark zusetzen, ne, fand ich eine der lustigsten Studien. Einfach mal Moment, ja, heißt Kühe wie ein Zebra anmalen und dann werden die nicht mehr von Insekten gestochen so viel. Kann ich denn auch einfach mir praktisch Kleidung in Zebra-Tarnung machen für den Sommer und werde dann weniger gestochen? Das wäre eigentlich eine gute Frage. Da könnte man hier bei der Höhle der Möwen anfragen. Dann könnten wir hier aber richtig Geld verdienen. Ja. Tja. Verdammt. Ja, lila Kuh. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ne? Oder grell-grün, ne? Gibt es irgendeine Farbe, die Mücken abschreckt? Oh. Man weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall. Naja, in diesem Sinne, sage ich mal, es war sehr schön, das Jahr mit euch zu verbringen. Ne? Ich finde die Formulierung neue Dinosaurier. Ja. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Das passt eigentlich so gut zu Hate Aid und den ganzen. Neue Dinosaurier, ja. Ding. Aber nicht aus dem Labor, sondern die sind leider. Neue Gebrauchtwagen in 2025. Neues von Gott. Ja. Von Gott und Godot. Oh mein Godot. Ach ja. Naja, mit welchen guten Worten können wir aus euch denn ins neue Jahr entlassen? Fördert, was ihr freit, die zerschmettert, was ihr schadet. Das ist immer ein guter Rat. Ja. Da gibt es auch noch andere Dinge. Geh in den Wald, sage ich den Leuten auch immer gern. Mhm. Man kann Bücher lesen, zum Beispiel Miete pro Kopf, Knicklicht. Ja, man kann Sachen benutzen wie Meldeportale oder man benutzt einfach thatsafespace.net. Ist noch besser. Ja, auch wenn er heute nicht dabei war, wird er euch im nächsten Jahr bestimmt wieder begrüßen. Dann wird auch der Mammon wieder dabei sein. Der hat ja seinen YouTube-Kanal Mammon Magazin auf YouTube. Der ist sehr gut. Kann man abonnieren. Mhm. Ja, und wer weiß, vielleicht haben wir ja nächstes Jahr irgendwelche Geldgeber, die wir schillen können. Eine Hirschquelle könnte man wieder einen Scheck rüberschicken hier. Ja, mit dem guten Uran. Genau, guten Uran. Silvesterstream, haben wir Silvesterstreams gemacht? Hilf. Nee, nur wenn es uns Neuer Streams haben wir. Ja, ich kann mir ja gucken, ob wir das spontan machen, aber... Nee, wir haben ja gerade schon wieder... Also, ja, wir brauchen alle auch unseren Ausgleich. Ich muss auch wieder arbeiten am Morgen, das ist nicht so mein Ding. Sind wir entlastet. Ja gut, ich komme. Wir sind ja dann auch kurz danach wieder da, am 4. Und ihr könnt euch ja auch noch alte Streams mal wieder anschauen. Das habe ich jetzt auch in den vergangenen Tagen häufiger mal gemacht. Ich habe uns auch noch eine Playlist gebaut von unseren ganzen Weihnachtsstreams. Das war jetzt übrigens schon unser 10. Weihnachtsstream dieses Jahr. Und da habe ich dann so Dinge gefunden, wie wir hatten uns mal angeschaut, wir hatten mal einen Kommentar auf hier Wolfgang M. Schmidt auch im Weihnachtsstream gemacht über den Star Wars Film, wo er den da besprochen hat, hier den, ich glaube den ersten von J.J. Abrams war es noch. Oh je. Oder den letzten, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall einen von den dreien, von den Prequel. Sequel-Trilogie-Dingern. Und war mal wieder ganz interessant, das nochmal wieder so Review zu passieren. Es war schon ganz witzig, was wir so die Jahre über für Themen hatten und so. Hat mich ganz gut unterhalten, aber gut, ich bin ja auch dabei gewesen. Vielleicht für andere auch nicht so interessant, aber. Fasst schön zusammen. Er sagt, eure alten Streams sind leider noch aktuell. Ja, das auch. Ja. Das ist richtig. Man kann sich fast jeden Stream angucken und es ist fast immer aktuell. Außer natürlich bestimmte Sachen, die tagesaktuell passiert sind. Ne? Ja. Aber auch die haben ja einen kulturellen Nachhall. Ich habe heute ein neues Wort auch noch gelernt. Rechtsprogressive. Okay. So bezeichnen sich jetzt die hippen jungen Leute. Rechtsprogressive. Ich habe gedacht, noch wörtlicher kann man The Woke Right eigentlich nicht übersetzen für den deutschen Sprachgebrauch. Also rechtsprogressive. Oh mein Gott. Jetzt wollen. Was als nächstes? Rechtskommunismus? Six Incredible New Dinosaurs, sag ich dir mal. Ich meine, Nutsball gibt's ja, ne? Nutsball. Ich dachte, das wäre ein Witz. Na, wer weiß. Ja, wie bei den Simpsons irgendwie, wo er gegen die Nazi-Kommunisten kämpfen muss. Aber gut. Tja, die Memes werden Realität, das ist doch klar. Ne? Und das wird sich mit KI auch Trump, ne? Der macht ja jetzt die Memes real, der Trump. Brigitte Bardot ist tot übrigens, falls ich es nicht mitgekriegt habe. Ja, hohen Frieden. Ja, und es konnten sich natürlich schon die ersten deutschen Medien irgendwie nicht davon abhalten, in ihren Nachruf gleich in die ersten Absatz irgendwie einzubauen, dass die Dame halt auch eher rechtsgerichtet war von ihren Ansichten her. Ja, okay. Das ist auch das Wichtigste, was man da einbauen will. Für was ist sie sonst auch bekannt, ne? Ist doch klar. Also, ja, praktisch sonst eigentlich für nichts, ne? Nicht, dass sie sich halt seit den 70ern nur noch um Tierschutz gekümmert hätte und man hätte darüber sprechen können. Und dann irgendwo unten hätte man was sagen können. Irgendwie, keine Ahnung, dass sie Le Pen unterstützt hat oder so. Aber gut, die SZ war es, glaube ich. Ich meine, ich erwarte ja auch gar nichts mehr. Tja, mit dem richtigen Frame ist Tierschutz ja auch sowas wie Heimatliebe und rechts. Ja. Oder Umweltschutz, ja. Die hat wahrscheinlich sogar Kühe angemalt, damit die nicht so viel gestochen werden. So. Sehr mochte. Nicht gut. Au revoir, Brigitte. Tja, na dann. Wir sehen uns im Wald und im neuen Jahr. Was heißt geht in den Wald? Auf Französisch? Ach. Oh, le Wald de... C'est bon de trois jours de Google Übersetzer finden. Was sagt er hier? Französisch. Geht in den Wald. Entrez dans la forêt. Ja? Also, oh ja, hier. Der Hinkelstein, entrez dans la forêt. Genau. Der Hinkelstein war auch schon fast so weit. Le Forêt, richtig. Avance à la Boime, sagt der Libertador und hat sicher auch nicht unrecht. Hage une tria. Oui, oui, forêt. Bonne chance. Ah, nee, das war Jane Birkin, sonst hätte ich jetzt anfangen können, so leise zu der Mundharmonika zu spielen.